7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Peter. Hallo Ricky. Hallo Peter. Wie nach UFC 193 treffen wir uns an diesem Sonntagabend und besprechen einen UFC Pay-Per-View, der gestern Nacht vor allem, aus meiner Sicht, vor allem in Deutschland für Furore gesorgt hat. Warum in Deutschland, das werden wir gleich thematisieren. Aber natürlich war es auch für den Rest der Welt ein ganz, ganz wichtiges Event im UFC-Kalender. Vorneweg, wie warst du zufrieden mit der Maincard? Ja, doch sehr. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Vor allem die letzten beiden, also Co-Main-Event und Main-Event, haben doch ja abgeliefert, sage ich mal. Vorher war okay, der Damian-Meyer-Kampf. Maya Nelson war, Runde 1 war noch sehr ansehnlich, hatte ich das Gefühl, und Runde 2 und 3 war dann so, ja, das, was wir uns vorher gedacht haben. Befürchtet haben, genau. Und ansonsten, ich war zumindest unterhalten, ja, absolut. Dem stimme ich. Ich sitze zwar jetzt hier in meinem Chris Weidman T-Shirt und weine, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ähnlich geht es mir. Dem stimme ich übrigens vollkommen zu. Also das ging mir auch so. Ich war an und für sich sehr zufrieden mit dem Event. Main Event und Co-Main Event haben natürlich dann so richtig abgeliefert. Aber bevor wir über UFC 194 reden, liegt mir natürlich ein Thema am Herzen, dass viele UFC-Fans dieses Event wirklich, man kann es nicht anders sagen, verhagelt hat. Denn es gibt ja seit diesem Event mal wieder was Neues für UFC-Fans, die die UFC legal in Deutschland konsumieren wollen. Nachdem Maxdome offensichtlich, ich weiß nicht, ob die Segel gestrichen haben oder ob die UFC gesagt hat, so wird das nichts. Fakt ist aber eins, dass Maxdome nicht mehr die Pay-Per-Views überträgt, sondern Run Fighting, das wird euch auch schon aufgefallen sein. Und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die App am Donnerstag oder so runtergeladen, nachdem ich mit dem Chris die Preview-Sendung gemacht habe und fand das alles schon sehr obskur. Vor allem, dass ich nicht einfach mal ein Testvideo gucken konnte oder so. Also, ich wollte halt erstmal probieren, kann ich überhaupt das ganze Programm streamen, also via iPad auf mein Apple TV, wie ist die Qualität? Wie fühlt sich der Stream an? Ist der hakelig oder nicht? Also das wollte ich einfach erstmal checken. Das ging natürlich nicht. So, ich denke mal, Peter, du wirst im Vorfeld auch noch nicht mit Run Fighting, rumprobiert haben. Nee, gar nicht. Also ich habe da sogar dann in der Nacht vorher habe ich noch überlegt, ob ich mir das vorsichtshalber einfach schon mal vorher kaufen sollte, damit alles reibungslos läuft. Naja, und an der Stelle gebe ich gerne wieder zurück. So, genau, dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, ich mache es folgendermaßen, ich stelle mir, so eine innerliche Uhr, dass ich um 3.30 Uhr das mal einfach checke, dass ich dann nochmal auf den Fight Pass, hätte ich fast gesagt, auf Run Fighting gehe und einfach mal gucke, ob ich da jetzt ohne Probleme bestellen kann oder ob das ein großer Hack-Mack ist oder wie auch immer. Okay, ging alles soweit, ich konnte mich nicht beschweren. Ich finde es natürlich ein bisschen affig, dass man da seine komplette Ausweis-ID eingeben muss. Ich meine, ich benutze ja auch Netflix und so einen Scheiß und da kann ich halt gucken, wie 15-jährige Zombies in den Arsch gefickt werden und da hat auch noch keiner meinen Pass kontrolliert oder meinen Ausweis. Und das finde ich schon ein bisschen affig, dass man da so einen Affentanz aufführt. Denn ich denke, anhand der Kreditkartendaten könnte man einerseits das Alter abgleichen und das wäre, sag ich mal so, aus Datenschutzgründen ja, einfach ein bisschen unbedenklicher. Aber gut, soweit ging alles. Ja. Und dann wenn ich da kurz einhaken darf, ich hab extra meine Freundin vorgeschickt, weil ich nicht gespoilert werden wollte und hab ihr gesagt, bitte, guck doch, dass du das ans Laufen kriegst hier. Und die hat sich dann erstmal darüber beschwert, dass du, bevor das überhaupt also auch nur annähernd in den Bereich kommen, wo du das Video dir angucken kannst, musst du schon mal viermal AGBs unterschrieben haben und so einen Spaß. Ne? Ja, ja. Also das ist ja auch eine absolute Frechheit. Und jedes Mal, also theoretisch, das macht ja keiner, aber jedes Mal darfst du dir erstmal so 6 Seiten an AGBs durchlesen. Ja, also ja, das ist auch... Sie hatten ja dann noch so, du konntest ja da anklicken, erfahre mehr. Dann hast du da drauf geklickt und da gab es die Möglichkeit, Embedded zu sehen. Das lief aber nie. Also das ging halt nie. Also man hat zwar gesehen, dass da irgendwas rödelt und auch so eine Art Bildschirm erscheint, aber das Video lief halt nicht los. Dann habe ich mir auch schon gedacht, okay, ja, hoffentlich ist das jetzt hier kein Indiz für das Event später. So, ja. Jetzt war ich dabei stehen geblieben, dass ich das Event buchen konnte. Das ging alles ganz gut. Beim Geldabbuchen sind ja die meisten Anbieter im Internet relativ flott. So auch Run Fighting und ich war schon mal froh, dass ich nicht so eine komische Pappebox sehe mit herzlich willkommen im UFC-Universe oder was da bei Max Dome stand. Habe ich schon gedacht, okay, wenigstens geben sie sich hier am Anfang Mühe. Dann habe ich gewartet, bis es endlich um 4 war, dann ging es los, es war auf Englisch und ich war erstmal zufriedengestellt. Bis dann die Kämpfer zum Octagon marschierten, in dem Fall Jeremy Stephens und Max Holloway, denn danach war Feierabend. Und ich dachte so, okay, manchmal passiert das, dass mein Apple TV sich einfach dann nochmal verabschiedet oder mein iPad, weiß ich nicht, nochmal neu gestartet werden muss, kann ja mal vorkommen, machst du das einfach. Neustart, geh wieder auf die App, will meine Daten eingeben, kommt, bitte versuchen Sie es in 72 Sekunden nochmal. Da habe ich schon gedacht, gut, dann probierst du es in 72 Sekunden nochmal. Dann kam gar nichts mehr. Also war halt immer wieder dieser Einlog-Bildschirm. Und ich habe mich dann 5 Minuten damit rumgequält und habe gedacht, also jetzt glaube ich nun wirklich nicht, dass es an mir liegt. Jetzt gucke ich mal auf Twitter, was da so steht. Und da war dann relativ schnell klar, dass dieses Problem nicht auf mein iPad beschränkt ist, sondern gefühlt auf ganz Deutschland. Denn es ist für deutsche MMA-Verhältnisse ein wahrer Shitstorm über Twitter hergezogen und hat sich darüber ausgekotzt, dass auch bei Ihnen, bei den jeweiligen Konsumenten, dann eben kein UFC 194 zu sehen war. Jetzt hatte ich das Glück, dass mein Stream ab der 3. Runde des Kampfes Jeremy Stephens gegen Max Holloway stabil lief. Ja, mit einer Einschränkung. Die kann ich ja nicht gleich erzählen. Es lief bis zum Main Event alles stabil. Dann kommt dieses Intro, also wo sie nochmal Joe Rogans Meinung und so zeigen, kennst du ja, kurz bevor dann der Hauptkampf losgeht, gibt es nochmal so ein kleines Video, so ein Heißmacher. Ja. Und dann schalten sie praktisch wieder zurück in die Halle und dann war Standbild. Und da habe ich gedacht, nee, oder? Ja, jetzt, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und da ich ja die ganze Zeit auf Twitter das ganze Szenario mitverfolgt habe und immer wieder lesen musste, dass das bei mir eher eine Ausnahme war, dass der Stream relativ flüssig durchlief, befürchtete ich natürlich jetzt schon das Allerschlimmste, dass das Ereignis, warum ich überhaupt das Event gekauft habe, mir jetzt nicht gezeigt werden kann. Ich hatte aber Glück, auch hier hat ein Reset geholfen. Ich habe mich wieder einloggen können und konnte dann den Main Event gucken. Ich habe nur Conor McGregors Entrance verpasst sozusagen und damit konnte ich eigentlich leben. Ja, das mal so zu diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bevor ich jetzt dazu ein offizielles Statement von MMA Radio verlese, will ich erstmal wissen, wie deine Erfahrungen waren, denn ich weiß aus sicherer Quelle, dass du das Event ja nicht live geguckt hast und du hast Run Fighting sozusagen eine gewisse Zeit eingeräumt, um diverse Probleme auszumerzen. Jetzt frage ich dich, Peter, ist das Run Fighting gelungen? Nein. Ich habe, also ich habe mir das schon auch so halbwegs gedacht und ich bin eh kein Fan davon, eigentlich da bis tief in der Nacht das zu gucken. Von daher dachte ich, perfekt, stehst du morgens früh auf. Morgens früh ist dann bei mir so 9 Uhr gewesen. Hab dann hier noch gefrühstückt und alles. Und dann dachte ich so, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Jetzt haben die ja Zeit genug gehabt, auch alles vorzubereiten, das Video vielleicht nochmal zu bearbeiten oder weiß der Geier, was die so alles so brauchen. Und dann habe ich mich halt drauf und dran gemacht, beziehungsweise meine Freunde gebeten, das alles zu starten und dass ich quasi nur noch auf Play drücken muss. An der Stelle schreite ich ganz kurz ein, denn ich muss noch sagen, dass ich sehr durcheinander war, weil ich auf der Seite nirgendwo finden konnte, ob man das Event jetzt auch zeitsouverän gucken kann. Also ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt nur live gezeigt wird, beziehungsweise wenn ich jetzt auf Kaufen klicke, ob ich es dann nur live einmal gucken kann oder ob ich später auch nochmal gucken kann. Und da möchte ich dem Biermönch danken, denn der hat mich dann aufgeklärt und meinte, dass nachdem er das Event via Coupon geschossen hat, bei ihm irgendwie stand, dass man das bis zum 25. Dezember gucken kann. Da habe ich mir auch gedacht, gut, im Nachhinein ist die Information dann gar nicht mehr so hilfreich, aber sei es drum. Ja, ja, ich habe da eigentlich einfach, wie soll ich sagen, ins Blaue hinein geraten, gehofft, ob das denn laufen wird. Ja, gehofft, genau. So, und dann, wie gesagt, dann war diese Aktion hier, dass ich mein Mädel schön vor den Rechner gesetzt habe, ihr mehr oder weniger so angeleitet habe, wo sie denn hinklicken soll, weil wir haben, ich wollte es eigentlich sogar über MaxDome gucken, weil ich dachte, da hat es beim letzten Mal ja halbwegs funktioniert, also was heißt halbwegs, im Nachhinein muss man ja sogar sagen, da hat es sogar beim letzten Mal gut funktioniert. So, und dann kam diese Aktion, dass ich hier also Daten noch und nöcher eingeben musste, unterschiedlichste AGB bestätigen musste. Und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, so, jetzt möchte ich es gucken, auf Deutsch oder auf Englisch. Und dann fragt er nach einem PIN, den du vorher festgelegt hast. Für den PIN musst du natürlich im Übrigen auch AGBs bestätigen. Natürlich. Naja. So, dann tippst du diesen PIN ein, dann öffnet sich ein Plugin, das du vorher natürlich runterladen musstest. Und für das Installieren musst du natürlich auch AGBs bestätigen, sei es drum. So, und dann sagt er, also alles gestartet, wunderbar, sieht erstmal gut aus und dann heißt es, der Stream kann nicht geladen werden. Irgendwie Fehlermeldung P104 oder was auch immer. Und da habe ich schon gedacht, ach Schatz, was hast du denn falsch gemacht? Ja, natürlich, die Frau war schuld. Ja, und dann, ich habe ja extra Sieb vorgeschickt quasi, weil ich bevor ich diesen Event geguckt habe, versuche ich eigentlich alles auszulassen. Handy aus, also Internet versuche ich bis dahin zu meiden. Du bist halt auch ein gebranntes Kind, wenn man auf den Fight Pass geht, wird einem ja immer wieder gern angezeigt, most watched Videos oder so. Und ja, da sieht man dann meistens die neuen Champions oder die Sieger der verschiedenen Kämpfe mit Megan Olivi im Interview und wird dann so schön gespoilert, was in der Nacht zuvor passiert ist. Genau, direkt volle Kanne aufs Auge gehauen. Ja, ja, oder nicht nur das, du kriegst ja auch per Twitter, kriegst sie direkt in den Pop-up, was denn gerade trending ist. Mhm. Und ja, wenn dann direkt da Conor McGregor steht, dann kannst du dir halbwegs vorstellen, was passiert ist. Ja, oder am besten noch Conor McGregor, weiß ich nicht, 13 Sekunden K.O. Ja, ja, genau. Und oder Kumpels von mir, die das auch gucken, schicken mir per WhatsApp Nachrichten. Weißt du, das gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, gespoilert zu werden. Deswegen sage ich, bis dass ich den Event geguckt habe, bleibt das Internet einfach aus. Soweit verständlich. Ja, so, und es lief aber nicht, es lief ja gar nichts. Und dann war das, okay, was machst du denn jetzt? Das Erstbeste, wie du jetzt irgendwie Kontakte aufbauen kannst, ist ja mittlerweile dann Twitter. Und vielleicht wäre noch Facebook, aber Facebook habe ich nicht. Von daher war es für mich einfach klar, du versuchst per Twitter die Leute zu kontaktieren, aber du willst ja auch gleichzeitig nicht auf Twitter gehen, weil du wirst ja direkt zugebombt mit Spoilern. Naja, hin oder her. Nachdem das dann, wir haben hier eine Stunde, glaube ich, rumgeeiert und ich wollte es ja auch noch geguckt haben, weil du hast ja noch private Verpflichtungen, habe ich mich dann dazu entschieden, das über einen anderen Weg zu gucken. Mhm, natürlich über den legalen. Na, selbstverständlich, weil ich gebe ja ungerne die, ja, ist einfach auch ein ehrlicher Typ. Ja, die 50 Euro, die ich so ausgebe für die UFC, für den Fight Pass und für die anderen Events, die ich so gerne ausgebe, die möchte ich ja nicht über Illegalwege dann vergeuden und mich dann am besten noch von anderen, abmahnen lassen, etc. Man genau, kennt das ja. Eben. Lassen wir das. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann das gucken konnte. Und ich habe jetzt gerade nochmal versucht, ich dachte, ja, jetzt hast du nochmal 5 Minuten Zeit, guckst du nochmal, ob du es jetzt auf Deutsch dir angucken kannst, nur mal um zu hören, wie denn der Kommentar ist, ob das dieselben Leute sind. Und was soll ich sagen, es läuft immer noch nicht. Und das ist jetzt wie viele Stunden? Na, ist vielleicht auch zu viel verlangt. Ja, also jetzt sind es mittlerweile 12 Stunden, 13 Stunden fast, dass ja. UFC 194 über den Äther ging. So, und jetzt habe ich natürlich dazu mir eine Meinung gebildet. Ich hatte ja auch so ein bisschen Zeit. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch diesen sogenannten offenen Brief an die UFC gelesen, den Ground and Pound veröffentlicht hat. Vielleicht erstmal dazu was. Ich finde es natürlich ein bisschen albern, wenn eine Seite, die immer wieder mit so Streaming-Diensten dann, sag ich mal, Werbeaktionen startet, sich dann da explizit in Richtung UFC wendet. Denn aus meiner Sicht sind das zwei Kriegsschauplätze, die man hier beackern muss. Denn zum einen gebe ich natürlich Ground and Pound recht, dass uns als Konsumenten das ein bisschen unverständlich vorkommt und auch nervt, dass die UFC eigentlich die gute Plattform Fight Pass mit der Möglichkeit, dass wir da die Pay-Per-Views kaufen, dass wir da einmalig im Monat eine Gebühr zahlen für die anderen Events, dass sie diese Plattform uns so ein bisschen kaputt machen, damit, dass sie die Deals abgeben. So. Aber aus meiner Sicht hat das nichts damit zu tun, dass bei Run Fighting der Scheiß nicht läuft. So, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir labern die ganze Zeit rum, wie geil die Sportart ist und so unverständlich, dass die in Deutschland nicht richtig populär wird und so. Und es müsste endlich mal einen Fernsehdeal geben, etc. pp. Ich meine, ganz ehrlich, was habt ihr gedacht? Dass ARD herkommt und dafür einen Tatort abschießt und dann da UFC 194 zeigt? Nee, das wird halt nicht passieren. Das ist eine Möglichkeit gewesen, um vielleicht einerseits mal den Markt auszutesten. Maxdome hat das, also oder insgesamt gesprochen, Pro7 Sat1 Media hat das mal getestet, hat das auf Maxdome gestellt. Gibt es eine gewisse Nachfrage, ja oder nein? Und ich denke mal, wenn die Nachfrage dementsprechend groß gewesen wäre, würde auch eine Möglichkeit bestehen, dass da eine Expansion stattfindet und, weiß nicht, Ultimate Fighter-Ausgaben oder sonst irgendwas dann im regulären Fernsehprogramm läuft. Das mal zum einen. So, jetzt verstehe ich also die UFC, die sagt, wir brauchen hier in Deutschland einen Fernsehdeal und es gibt offensichtlich nur die eine Möglichkeit, dass man diesen Umweg über Maxdome-Run Fighting geht. Denn ich gehe davon aus, dass die UFC von Sat1 Pro7 Media schon im Vorfeld aufgeklärt wurde, dass man so eine Run Fighting-Geschichte plant. Gehe ich einfach mal davon aus. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier aus der Kalten geschehen ist. Und die UFC wird das als einzige Möglichkeit gesehen haben, um in Deutschland Fuß zu fassen. Es macht natürlich aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, denn die UFC hat ja einen eigenen Streamingdienst, der nennt sich Fight Pass. Wieso muss man dann das extrahieren und zu einem anderen Streamingdienst geben? Das macht ja eigentlich keinen Sinn im ersten Moment. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man hier erstmal ein bisschen antesten möchte und vielleicht sind ja auch gerade Ultimate Fighter-Ausgaben für später dann auf Pro7, Max und was es da alles gibt, geplant. Das wissen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Ehrlicherweise muss ich aber auch dazu sagen, dass ich natürlich überhaupt keinen Einblick in die Details des Vertrages zwischen UFC und Sat1 Pro7 Media habe. Also ich spekuliere natürlich jetzt hier. Nur was ich halt klarstellen will, für mich kannst du diese beiden Vorfälle erstmal nicht zusammenpacken. Du kannst nicht sagen, Mensch, die UFC macht das alles falsch und außerdem hat es jetzt auch nicht bei Run Fighting geklappt. Für mich muss man das gesondert betrachten. Also wir können natürlich einerseits darüber diskutieren, ob das für uns deutsche Fans Sinn macht, auf einen anderen Streamingdienst zu gehen in Deutschland und nicht den eigenen, den hauseigenen zu benutzen. Da können wir gerne drüber diskutieren, aber ich denke mal, damit haben wir uns abgefunden, spätestens seitdem es dann auf Maxdome lief. Und jetzt können wir darüber diskutieren, was Run Fighting da für eine Scheiße abgezogen hat. Denn das ist eine Scheißfrechheit einfach. Das ist eine verdammte Scheißfrechheit. Mir fällt überhaupt nichts anderes ein. Ich kann das auch nicht schönreden. Und ich habe auch keinen Bock darauf, das schön zu reden. Denn hier wird ein Event übertragen für 16 Euro oder für 15 Euro. Der Preis ist mir Schnuppe. Das sage ich auch von vorne weg. Mir geht's nicht ums Geld. Das Geld ist mir scheißegal. Ganz ehrlich. Die 15 Euro, da stirbt keiner von. Aber seit wann gibt's diesen verfickten Run-Fighting-Scheiß? Seit einem Monat oder seit 2 Monaten? Ja, oder? Ist relativ frisch, ja, so. Absolut. Gab es da vorher nie Traffic oder so? Und wenn es da nie Traffic gab, gibt's da vielleicht nicht mal irgendwie eine Testphase, wo man einfach mal guckt, okay, was? Also sie haben ja Zahlen von Maxdome gehabt, okay? Jetzt nehmen wir mal an, fiktive Zahl, 1000 Leute haben sich UFC 193 auf Maxdome gekauft, ja? Da würde ich doch jetzt als Run Fighting hergehen und das einfach hochskalieren und sagen, okay, doppelt so viele, weil Event ist größer und dann einfach nochmal doppelt so viele, weil Sicherheit. So, Sicherheit geht vor. Also versuche ich einfach mal so eine Attacke mit 4000 Accounts, die sich einloggen wollen, die auf den Stream zugreifen wollen. Das kann man relativ leicht simulieren, behaupte ich jetzt mal. Also das sollte kein ja, großes Problem sein. Absolut. So. Das hat man ja offensichtlich nicht für nötig gehalten, denn da kann mir auch keiner sagen, kann mir auch jeder sagen, was er will. Wenn sie das gemacht hätten, dann hätte es ja da schon Probleme gegeben. Denn das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das hat hier nichts mit irgendwelchen Übertragungsschwierigkeiten seitens der UFC zu tun. Das ist Bullshit, denn der Stream, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte noch nie einen Stream mit der UFC auf Fight Pass oder sonst irgendwie. Also die laufen immer sehr rund. Ja, absolut. So. Also muss das Problem eindeutig bei Run Fighting gelegen haben, denn es war ja offensichtlich ein Login-Problem beziehungsweise ein Verifikationsproblem. So, die Frechheit zu besitzen, so ein Event zum ersten Mal da durchzuziehen und absolut keinen Scheiß-Support zu bieten, niemanden dahin zu setzen, Das ist so unverfroren. Und das ging schon los, als ich im Laufe des Tages meine einen Tweet geschickt habe, wo ich wissen wollte, ob man das Event, wenn man es live kauft, auch nachträglich gucken kann. Da gibt's niemanden, der darauf reagiert. Nicht mal ein verwegenes, wir kümmern uns drum, geben dir später Bescheid. Und so irgendwas, das nichts. Und das ist der erste Punkt, wo ich sage, ja, die geben halt einen Scheiß auf uns als Kunden. Das interessiert die einfach einen Scheiß. Denn jetzt hier, wir bei Non-PG, ja, wir verdienen kein Geld und nichts, gar nichts. Wenn mir einer hier schreibt, Ricky, ich kann die letzte Folge nicht runterladen, dann bleibt bei mir alles stehen und liegen und dann gucke ich erstmal an, was liegt das. So. Sprich, normalerweise versucht jeder, der irgendwas anbietet, dafür zu sorgen, dass seine Konsumenten zufrieden sind. Und wenn ich dafür Geld kriegen würde, dann schon dreimal. Aber das scheint bei Run Fighting und bei Ransat 1 oder wie die Affen da heißen, nicht der Fall zu sein. Und für mich eskalierte die Situation dann, als wirklich hunderte Menschen Tweets schicken, auf Facebook schreiben, dass sie Probleme haben und der Account reagiert nicht die Bohne. I don't give zero fucks, ist da die Mentalität. Die scheißen darauf, dass da die Leute, denen die Bude einrennen, aber weißt du, was die noch machen? Die haben noch, also die besitzen noch wirklich diese Frechheit, dass sie einfach dann mal während Chris Weidman da den Titel verliert und sie bombardiert werden mit negativen Tweets, einfach mal einen Tweet raushauen, ja Leute, Mensch, Chris Weidman hat verloren, Luke Rockhold, neuer Champion. Da schreiben ja 1000 Ficker euch irgendwelche Nachrichten und ihr reagiert nicht. Nicht, ihr macht gar nichts. Aber dass Chris Weidman nicht mehr Champion ist, das könnt ihr twittern. Das geht. Einfach meine Stellungnahme. Mir geht es hier nicht darum, dass was schief geht. Das kann immer passieren. Das ist einfach so. Technik, da steckt manchmal der Teufel im Detail. Das wissen wir alle. Es kann immer mal was schief gehen. Kein Mensch nimmt euch übel, wenn was schief geht. Es sind mit Sicherheit viele sauer, gar keine Frage. Aber wenn mir mal einfach jemand sagen würde, Leute, wir haben hier ein technisches Problem, wir haben irgendwas total verkackt, wir versuchen das Problem zu lösen, wir finden eine Möglichkeit, bleibt dran oder sonst irgendwas. Das hätte gereicht. Das hätte vollkommen gereicht. Aber 10 Stunden nach dem Auftreten des Problems, 10 verfickte Stunden später und 56 Scheiß-Tweets von Frank Buschmann und sonst welche Affen, kommen die auf die Idee mal zu schreiben, hey, schickt uns doch mal eine E-Mail. Wir haben verstanden, dass es da ein Problem gab und wir werden diese E-Mails jetzt individuell beantworten. Mensch, das ist aber echt eine Ehre, dass da kein Bot dran sitzt, der einfach nur eine vorgefertigte Antwort rausschickt. Wenn man das aber versucht, kommt das euer verschissener Drecks-E-Mail-Account keine E-Mails mehr empfangen kann, weil euer scheiß Postfach voll ist, 2015. Euer Postfach ist voll. Weißt du, wann mein Postfach das letzte Mal voll war, Peter? Soll ich dir das sagen? Ja, bitte. 1997! Ja, da hat's auch den Web-Account, ne? Ja, da war ich auch bei web.de und hätte die 2 Megabyte für 0 Euro. Alter, sowas kann einfach nicht wahr sein. Sowas kann nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass euer scheiß E-Mail-Account voll ist, E-Mail-Postfach voll ist. Und davor schreibt ihr noch auf Twitter, hey, schickt uns mal Nachrichten, wir helfen euch jetzt. Ja? Das ist eine scheiß Frechheit. Und dann auch noch so, wir finden dann eine Möglichkeit und hin und her. Ich werde dir natürlich auch eine E-Mail schicken, aber ich muss ja erstmal warten, bis der E-Mail-Account wieder E-Mails empfängt. Und dann bin ich ja mal gespannt, was eure Wiedergutmachung ist. Ja? Also hoffentlich nicht so ein Scheiß, wie dass wir 195 umsonst gucken können oder UFC Fight Night Katowice oder irgend so ein Scheiß. Das sind nämlich, nochmal, es geht mir nicht ums Geld. Was ich will, ist, dass ihr dass die sich wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich will. Eigentlich will ich, dass dann Leute entlassen werden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe kein Problem damit, dass was schief geht. Ich habe echt kein Problem damit, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man einen Scheiß darauf gibt, dass über 10 Stunden lang dir die Leute die Bude einrennen und einfach stinksauer sind, dass sie Geld ausgegeben haben, jetzt läuft nichts und sie kriegen keinerlei Antworten. Das kann es einfach nicht sein. Das kann es nicht sein. Und es hat nichts mit der UFC zu tun. Das ist nicht die Schuld der UFC. Was wir natürlich als Konsumenten machen können, ist die UFC auf das Problem aufmerksam zu machen und darauf zu hoffen, dass die UFC dementsprechend den mal das nasse Handtuch in die Fresse schlägt. Denn anders kapiert man da offensichtlich nichts in dem Drecksladen. Und ich sag das auch so, wie es ist und ist mir auch scheißegal. Oder ich muss es anders sagen. Einer der Gründe, warum ich MMA Radio so ein bisschen reduziert habe und nicht mehr regelmäßig sende, ist das gewesen, dass dann auf Maxdome die Events liefen. Weil ich mir gesagt habe, nee, den Scheiß mache ich nicht mit. Das ist mir einfach zu doof. Ich habe keinen Bock, mich hier verarschen zu lassen. Für mich ist das eine Abzocke. Ich zahle den Fight Pass für, was sagen wir da im Monat? 7 €, wenn man es für ein Jahr macht oder so. Genau. Und jetzt soll ich nochmal 10 € für so eine scheiß Fotz Fight Night zahlen, wo Leute gegeneinander kämpfen, die in jeder Boxsporthalle Probleme hätten, einen Kampf zu kriegen. Sind wir doch mal ehrlich, da sind vielleicht 4, 5 Kämpfer dabei, die eine gewisse Weltklasse-Qualität haben. Der Rest, das sind irgendwelche Kirmesboxer, die am Wochenende wieder auf dem Rummel boxen müssen mit dem rot angelaufenen Affen, der die ganze Zeit 1.000 € für ein K.O. Ausruft. Solche Leute sind das. Also da kenne ich Leute hier in der Zumba-Truppe, die haben bessere Qualitäten als manche Kämpfer da auf irgendwelchen europäischen Fight Nights. So, dafür soll ich extra bezahlen. Dann kriege ich so einen verfickten deutschen Kommentar. Ja, Mensch, das muss man doch verstehen. Nee, muss man überhaupt nicht verstehen. Das ist alles Bullshit. Wir leben 2015. Jetzt haben wir was von Zweikanalton gehört. Das gibt's in jedem Muschi bietet Zweikanalton an. Und die kriegen das nicht hin, oder was? Bei Maxdome. Ja, dann sollen sie sich halt ficken gehen mit ihrer Scheiße. So, und das war der Grund, dass ich gesagt habe, nö, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, jetzt hier jeden Monat nochmal zusätzlich 35, 40 Euro auszugeben für Scheiße. Weil das ist das Problem, das Produkt wird noch schlechter gemacht von Maxdome und eigentlich mag ich ja die englischen Kommentare oder die englischen Kommentatoren und dann gucke ich mir so ein Event gerne an und vor allem kann ich mir das Event dann auf dem Fight Pass angucken, den ich eh schon bezahlt habe. So, und jetzt kommt der nächste Hammer. Jetzt ist es dann bei Run Fighting und die sind zu blöde, einfach mal so einen scheiß verfickten Livestream aufrechtzuerhalten. Und Peter, mal ganz ehrlich, was schätzt du, wie viele Leute haben sich die Kacke gekauft? Weiß nicht, wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, so 1.000 oder so, das ist bestimmt eine ordentliche Anzahl, was du vorhin schon meintest. Vielleicht 2.000? Ich habe jetzt 1.000 bis 4.000 mal geschätzt. Ja, also viel mehr werden es wahrscheinlich nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt verrate ich dir was. Die Weigh-ins-Ausgabe, die Play-by-Play-Weigh-ins-Ausgabe, die ich und der Chris vorgestern gemacht haben, die haben innerhalb von 24 Stunden 450 Leute gedownloadet. So. Also ich hatte keine Einbußen hier bei einem Stream. Ja, das kann man ja auch nicht, doch, das kann man sehr, sehr gut vergleichen, denn ich zahle für meine scheiß Web-Scheiß-Traffic hier kein Cent. Null. Überhaupt nichts. Und wir haben auch schon ein Video übertragen mit 400 Leuten, die zugeguckt haben, damals bei Non-PG, und das ging auch. Also es muss ja wohl eine Möglichkeit geben, wie man sowas im Vorfeld testet, denn auch das haben wir im Vorfeld gemacht. Auch ich habe meine Seite mal darauf getestet, was wäre, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Freakshow Tim Britloff davon schwärmt, wie geil die letzte MMA-Radio-Ausgabe ist. Sowas kann man testen, relativ leicht. Und das erwarte ich einfach, dass wenn ich so ein Ding an Start, mit so einem Ding an Start gehe, 15 € von jeder Pappnase dafür verlange, dann erwarte ich einfach, dass das eine gewisse Qualität erfüllt und eine gewisse Stabilität voraussetzt. Also das zum einen. Also da habe ich mich, glaube ich, jetzt deutlich ausgedrückt. Dass mich das ist ja auch schließlich 2015. Weißt du, ist ja nicht so, dass Streaming irgendwie jetzt nagelneu wäre und das wäre irgendwie ein Medium, das müsste man mal testen. Das hat ja auf Maxdome ja halbwegs funktioniert. Auch wenn das, da war es ja nur der deutsche Ton, das war ja echt, ich sag mal, die Kommentatoren waren im besten Fall Ansichtssache. Ja. Aber da war zumindest schon mal das Schöne, da haben die Leute noch reagiert. Aber das, was jetzt gerade abgeht, also ich war auch, als ich es dann endlich internetmäßig mich getraut habe, mir mal anzugucken, was passiert ist, da war ich absolut baff, wie dreist das ist oder wie groß der Shitstorm dafür geworden ist, dass es halt hier echt so eine kleine Randsportart letztendlich ist. Also man kann sich das absolut auch mal auf nonpg.de durchlesen, wenn man das möchte. Da habe ich nämlich einfach mal so ein paar Tweets, eigentlich habe ich alle Tweets reingepackt, die dieser Beitrag aufgenommen hat. Danach ist einfach die Seite immer abgestürzt. Es gab aber noch mehr Tweets zu diesem Thema. Also es sind schon sehr, sehr viele Menschen, die ein Problem damit hatten, dass bei Run Fighting nichts geht. Wer sich das mal angucken will, geht einfach auf nonpg.de/UFC194RunFighting. Da kann sich mal so eine kleine Auswahl an Tweets reinziehen. Alles Leute, die heute Nacht versucht haben, die UFC zu gucken. Das zum einen. Jetzt würde ich aber noch was sagen zu diesem offenen Brief von Ground and Pound. Ich hoffe, dass die Vögel dann auch mal Konsequenzen ziehen und zum Beispiel beim nächsten Mal dann halt keine Scheißfreilose für fucking Run Fighting verlosen. Dann einfach mal sagen, nee, dann fickt euch, geht weg, puh, mit euch spielen wir nicht, ihr seid Schmuddelkinder. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, guck mal, ich muss ja dazu sagen, wir hatten ja mal ein gutes Verhältnis zu UFC mit MMA Radio. Ja, wir haben da auch unsere Akkreditierungen bekommen, ich habe regelmäßig Werbekontent bekommen von der UFC, ich durfte sogar mal so eine Art Ranking da abgeben, keine Ahnung, was das für einen Wert hatte, aber auf jeden Fall hat die deutsche Vertretung mich darum gebeten. Wie gesagt, wir haben dann auch angeblich so eine besondere Partnerschaft bekommen. Da musste ich dann extra schriftliches Material zurückschicken und so. Da wurde mir so eine Art Vertrag geschickt. Also sie haben sich mit uns da relativ gut verstanden. Bis ich mich dann erdreistet habe, jedenfalls behaupte ich das, und habe über die europäischen Fightcards geschimpft. Denn nach der Sendung gab es dann nie wieder irgendwelches Material. Man muss dazu sagen, dass ich kurze Zeit später dann auch eine längere Pause bei MMA Radio eingelegt habe oder mit MMA Radio eingelegt habe. Nichtsdestotrotz, der Kontakt wurde schon vorher gekappt, sage ich jetzt mal. Und was mir da aufgefallen ist, als ich dann auch in Berlin war und andere, ich sag jetzt mal, also ich sehe mich nicht als Journalist, das ist affig, denn finde ich sowieso affig. Das sind alles nur irgendwelche Hardcore-Fans, die halt auf irgendwelchen Seiten schreiben oder Podcasts machen. Da ist überhaupt keiner Journalist. So eine Scheiße. Da soll man mal nachgoogeln, was Journalist ist. Und als Journalist schreibe ich nicht bei MMA Fighting alles in Deutsch ab, sondern da recherchiere ich selber, da veröffentliche ich selber Beiträge und schreibe nicht jede verfickte News bei MMA Fighting ab und tue so, als wäre es meine. Dann kann man so ehrlich sein und das einfach retweeten oder am besten direkt drauflinken. So, das wäre mal ehrlich, aber egal, das ist ein anderes Thema. Dann habe ich diese ganzen Hardcore-Fans da auch getroffen und da ist natürlich jeder, da läuft natürlich jedem da unten der Schniepel aus, dass sie jetzt endlich mal Octagon-Zeit sind, Mensch. Richtig dran, mit so einem Kettchen um den Hals, wo drauf steht UFC Berlin. Akkreditierung, geil, oh, wir sind dabei, jetzt frage ich den Dana mal was. Ja, das ist halt scheiße. Das ist halt scheiße, wenn du als Fan dahin gehst. Ja, wenn ich als Bayern-Fan dahin gehe, werde ich zu einer Pressekonferenz vom FC Bayern, werde ich auch wahrscheinlich keine kritische Frage dem FC Bayern stellen. Hier ist aber Kritik angebracht und nicht nur so ein leichtes Andeuten einer Unzufriedenheit. Nee, hier ist einfach mal ein Shitstorm angebracht. Die ganzen Leute, die da auf Twitter geschrieben haben, haben keine Stimme. Die sind nichts wert. Jeder Einzelne, der da was schreibt, der denkt sich, Run Fighting, ja, halt die Fresse. Du interessierst mich nicht mit deinen 100 Followern, die du hast. Wenn aber scheiß Ground and Pound mal einen riesen Artikel aufmachen würde, wie kacke die Scheiße war und die ganzen Tweets veröffentlicht würde, so wie ich das gemacht habe zum Beispiel, oder die ganzen Tweets retweeten würde, hätte das einen ganz anderen Impact. Deswegen habe ich die ganzen Tweets von den Leuten retweetet, um einfach wieder noch 5 weitere aufmerksam zu machen. Ich weiß, auch MMA Radio hat keine große Reichweite, interessiert mich aber einen feuchten Fick. Ich mach's trotzdem, weil ich weiß, dass die 70, die uns followen, wirklich MMA-Fans sind und das sehen. Und davon haben sich bestimmt 20 Leute gedacht, ach, weißt du was, dann lasse ich das Sonntagmorgens. Dann hole ich mir jetzt kein Run-Fighting. Da gucke ich halt, ob ich es irgendwo anders gucken kann. Und dafür mache ich das. Und genau das sollte so Affen wie Ground and Pound auch machen und die ganzen Catch-Seiten. Wenn ich das schon sehe, da jede scheiß verfickte Wrestling-Seite von jedem 12-Jährigen, der in seinem vollgeschissenen Wix-Schlüpper da sitzt und WWE 2K16 spielt, kriegt irgendwelche Gutscheincodes für Run Fighting. Aber die Podcasts, die bei iTunes auf Platz 1 sind, die nicht. Die werden außen vor gelassen. Wir haben wahrscheinlich mehr Hörer, als ihr verfickte Abonnenten habt bei Run Fighting. Aber das seht ihr halt so nicht, weil ihr arrogant seid, weil ihr denkt, ihr kommt vom Fernsehen und ihr seid was Besonderes. So, und dann werden halt einzelne Vertreter, die man auf Google bei irgendwelchen Rankings schnell findet, die werden dann angeschrieben, hier könnt ihr mal ein bisschen rausrotzen, da kriegt ihr umsonst hier ein paar Gutscheine und so. So läuft das nämlich. Das ist eine Vetternwirtschaft, wenn man das mal so ausdrücken kann, und eine Hand wäscht die andere Geschichte, wobei, ja, es ist einfach auch fast schon so ein Anbiedern von diesen kleinen Seiten, das ist ekelerregend. Aber mal irgendwo einen ehrlichen Kommentar von Moonsault, von Ground and Pound, von weiß der Kuckuck was alles, habe ich nirgendwo gesehen. Es wird immer alles so, ist zwar ein bisschen kacke, aber naja, so, da wird ja, halt aber ich konnte es ja umsonst gucken, ne? So, ich weiß noch nicht, ob das die Denkweise ist, aber was ich hier möchte ist, dass diese Seiten, die von vielen Leuten gelesen werden, ja, wir reden natürlich hier von einem MME-Kontext, sprich viele Leute sind 1000 oder 2000, aber egal, die müssen den Leuten, die heute Nacht die Krise gekriegt haben, die Plattform geben, sich zu äußern. Damit meine ich nicht, dass die jeden anrufen müssen, ja, und mit denen ein Radiointerview führen, aber das sind so Sachen wie Tweets retweeten, einfach Sachen aufgreifen, die da angesprochen werden. Direkt mal da Titten auf den Tisch, Leute von Run Fighting fürs Mikro holen. Ja, das nächste ist, ist dir mal aufgefallen, du hörst ja auch, denke ich mal, Helwanis Podcast oder liest MMA Fighting und so, also da fällt dir ja mit Sicherheit auf, dass da eine gewisse Nähe zur UFC besteht. Sprich, die haben immer wieder Quellen und Antwortgeber aus der UFC. Richtig? Ja. Ist dir das schon mal bei irgendeiner deutschen Seite aufgefallen, dass die einen Ansprechpartner bei der UFC haben? Die wissen den feuchten Fick. Die wissen nichts. Die wissen gar nichts. Die haben genau diese Seiten als Ansprechpartner, ne? Wenn überhaupt als Ansprechpartner. So sieht's aus. Als der Maxdome-Deal an den Start kam, da gab's eine Fantasieseite bei Ground and Pound, wo einfach irgendwas zusammengeschrieben wurde, was man so einigermaßen aus dem Pressestatement herauslesen konnte. Aber die wirklich wichtigen Fragen wurden beantwortet mit, da müssen wir erstmal abwarten. Ja, dann habt ihr also niemanden, den ihr konkret ansprechen könnt als deutsches großes deutsche große MMA-Bibel. Habt ihr niemanden, den ihr ansprechen könnt, von dem ihr Fakten kredenzt bekommt, die ihr euren Lesern bieten könnt. Was ihr macht, ist Fantasie. Ihr erzählt halt irgendwas, das, was ich aus irgendeiner Pressemitteilung rauslesen kann. Und das ist das Nächste. Da sollte ich mir auch mal Gedanken drüber machen, glaube ich, wenn ich den Werbeaugust spiele für die UFC. Nichts anderes sind ja diese Medienvertreter. Das hat die UFC ja auch sehr, sehr gut verstanden. Da hatte ich übrigens ein interessantes Gespräch damals in Berlin mit einem der PR-Leute der UFC, der mir das genauso gesagt hat. Die wissen, dass diese kleinen Podcasts, dass diese kleinen Blogs, dass diese Twitter-Accounts, die viele Follower haben, dass die diejenigen sind, die die Infos rausblasen. Deswegen bläst die UFC wiederum den Zucker in den Arsch. Für die UFC ist es natürlich völlig lächerlich, da irgendwie 12 Internet-Blogs in Berlin hinzusetzen, weil es kommt sowieso niemand anderes. Also ist ja nicht so, dass da jetzt die Prominenz vom Kicker und von der Bild-Zeitung Spalier steht. Ganz im Gegenteil, die musst du anfüttern mit Hotelaufenthalten. Den musst du den Platz ganz vorne am Oktagon geben, obwohl die noch nie in ihrem Leben irgendwann einen Kampf gesehen haben und die Berichterstattung meistens eh nur negativ ist. Also das ist hier einfach nur eine Werbeaktion seitens der UFC. Hier geht es nicht um Berichterstattung. Also denk mal, das fällt auch auf, wenn man die Seiten regelmäßig ansteuert. Aber da bin ich enttäuscht. Einfach von dieser großen Seite, die jeder kennt in Deutschland und die jeder mit der UFC in Deutschland in Verbindung bringt. Dass da einfach nur so ein Brief kommt. Mensch, ist echt doof, das, was ihr macht. Finde ich nicht so dufte. Ja. Ja, ist auch faktisch die einzige echte deutsche bekannte Seite, oder? Mir also, bekannte Seite, aber qualitativ gesehen ist es ein Witz. Ja, absolut. Das nächste ist, ich musste so lachen, bei meiner Recherche im Vorfeld zur Sendung, ist mir dann so aufgefallen, wurde auf Run über das Event geschrieben. Weißt du, unter welcher Kategorie das Event stand bei Run? Nee, keine Ahnung. Unter Boxen. Ja, steht halt unter Boxen. Ja. Also das ist halt ist im Endeffekt wie wenn ich jetzt bei Tennis, weil das ist ja auch auf dem Rasen unter Umständen, einfach Fußball drüber schreibe. So. Ist ja auch irgendwas mit Schlagen. Ja. Und zwar ein Tischtennisschläger. Das ist alles eine Sportart, Boxen. So. Da frage ich mich auch als nächstes, gibt es da nicht vielleicht bei Run, bei der Sportnews-Abteilung für Combat-Sportarten, vielleicht mal irgendwie das Interesse nachzugucken, ob es vielleicht irgendjemanden da draußen gibt in der weiten Internetwelt, der sich mit dieser Sportart auskennt und vielleicht noch irgendwie 5 gerade Sätze schreiben kann. Und auch da würde man bestimmt bei Ground and Pound fündig werden. Denn das muss ich hier nochmal herausstellen. Ich will hier nicht gegen Ground and Pound mich einschießen und so. Die sollen machen, was sie wollen. Ob das jetzt Journalismus ist oder nicht, kann jeder für sich selber entscheiden. Es gibt viele Deutsche, die nicht so gut Englisch lesen können, obwohl mir das merkwürdig vorkommt, weil wenn du die UFC auf Englisch guckst, so wie es die meisten halt machen, ist eine gewisse Englischkenntnis halt schon irgendwie vorausgesetzt. Von daher, egal. Die haben da Leute, die auch ihre Artikel schreiben können. Will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Und es gab auch schon einige gute Interviews, gerade als es diese Expo gab, da mit den dicken Leuten in Las Vegas vor ein paar Monaten, haben sie ein paar gute Interviews rausgehauen. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Was ich hier nur will, ist, dass man sich dann auch wirklich so verhält und als Journalist hier dem eben nicht mündigen Konsumenten eine Plattform bietet. Und da muss einfach mehr kommen. Da muss viel mehr Geflame kommen in Richtung Runfighting. Das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ja, aber weißt du, das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass sie vielleicht da nicht unabhängig sind einfach. Und ja, dann passiert genau das. Dann wird halt nach dem Mund geredet. Peter, die sind unabhängig. Die sind unabhängig. Das ist so ein voreilender Gehorsam. Da bin ich mir sicher. Man möchte sich nicht die Möglichkeit verderben, 2016 wieder für Berlin eine Akkreditierung zu bekommen. Weißt du, das ist denen ja auch, die sind ja nicht dumm, die Leute. Die wissen doch auch, wenn ich hier die ganze Zeit über die UFC herziehe, werden die mich nicht mehr berücksichtigen. Frag mal die Jungs von Sherdog. Ich glaube, die kriegen bis heute keine Akkreditierung mehr für UFC-Events, weil die UFC-Events kritisch kommentiert haben. Und Sherdog ist jetzt keine kleine Seite. Ja. Ja, und die wurden von der UFC auf eine schwarze Liste gesetzt und haben keine Akkreditierung mehr bekommen für Events. Also dir droht da schon eine gewisse Einbuße. Man muss sich natürlich fragen, inwiefern Ground and Pound da wirklich betroffen ist von sowas, denn auch hier stelle ich einfach in Abrede, dass hier wirklich Live-Events kommentiert werden oder Events eingeordnet werden. Meistens passiert das mit einer gewissen Verspätung. Also der Journalismusgehalt dahinter, der fehlt mir halt. Mir fehlt praktisch einfach so die ja, der Grund, warum muss so eine Seite wie Ground and Pound Octagon Zeit sitzen? Was ist der Grund? Warum sollen die da sitzen? Macht für mich keinen Sinn. Da sollen welche von MMA Fighting sitzen, da sollen welche von MMA Junkie und von Sherdog sitzen und dann von mir aus noch von irgendwelchen Fernsehdistributoren, zum Beispiel wie ESPN oder Fox oder so. Aber zum Beispiel so ein Ground and Pound, warum sollen die da sitzen? Macht keinen Sinn. Aber es ist halt toll, wenn man da sitzen kann. Und das ist so ein voreilender Gehorsam. Man möchte ja nicht die Hand beißen, die einen füttert. Das glaube ich. Ja. Ja, verrückt. Ja, was ich euch nur raten kann, die Probleme hatten mit Run Fighting, ist klipp und klar einfach nicht mehr Run Fighting zu nutzen. Ganz einfach. Ihr habt alle, also ich gehe davon aus, die meisten, die diesen Podcast hören, werden nicht erst seit 2 Monaten die UFC gucken. Und ihr wisst alle, wie man die UFC in Deutschland auch ohne Run Fighting gucken kann. Sei es mit VPN oder auf YouTube oder was auch immer für Streamingdienste da sonst noch die UFC zur Verfügung stellen. Und ja, da muss man halt seine Konsequenzen ziehen oder halt die UFC gar nicht mehr konsumieren. Aber wenn man natürlich einfach sagt, ja, beim nächsten Mal ist mir es egal, ich probiere es jetzt nochmal, dann lachen die sich halt schon 3-mal ins Fäustchen. Und schreibt darüber, schickt einen Tweet an Run Fighting, schickt einen Tweet an Run Sat 1 oder wie dieser Twitter-Account heißt. @RunSport. Schickt die E-Mail, verlangt euer Geld zurück. Hier wurde definitiv eine Leistung nicht erbracht, die ihr im Vorfeld so bezahlt habt. Zeigt diesen Leuten, dass ihr damit unzufrieden seid. Denn wir als einzelne Konsumenten sind ein Scheißdreck, aber als Gruppe könnten wir vielleicht in der Hinsicht dann was erreichen. Wenn der Shitstorm groß genug ist, kriegen auch andere Leute davon mit. Nur mal so als Beispiel, durch meine ganze Retweeterei mit MMA Radio, ja, hab ich es heute Morgen, Peter, jetzt muss ich mal gucken, was das eigentlich für eine Charts da war, auf Platz 1 der irgendwie Deutschland-Trends geschafft, morgens um 6. Ja. Ja. Ich finde jetzt leider nicht mehr den Tweet. Ich habe ihn auch retweetet. Also irgendeine Seite hat gesagt, hier, MMA Radio ist der Account, der am meisten über Run Fighting und UFC 194 schreibt. Sprich, wenn wir uns da gegenseitig retweetet hätten, da hätten wir in Twitter auf jeden Fall mal für ein Aufhorchen gesorgt. Und das wird mit Sicherheit nicht im Interesse sein von Run Sport oder wie der Twitter-Account heißt. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, genug über die Scheiße geredet. Ja, aber ohne Witz, das muss doch auch gesagt werden. Es ist einfach, also ich sehe das ja genauso wie du. Ich finde das absolute Frechheit. Ich habe jetzt hier 15 Euro hingelegt. Ich habe auf meinem PayPal-Account auch gesehen, dass es abgebucht worden ist und habe ich es über diesen über Runfighting bisher sehen können. Nein, was soll das? Das ist einfach ein Witz. Das ist einfach ein Riesenwitz. Natürlich. Und den Rest, da schließe ich mich einfach nur da an, was du gerade gesagt hast. Und von den 3000 Leuten, die sie das vielleicht gekauft haben, werden 2000 gar nichts machen und die 15 Euro einfach bezahlen und sich denken, ja, leck mich. Und werden die UFC da wahrscheinlich nicht mehr konsumieren. Und das geht halt nicht. Normal sollte jeder Einzelne sein Geld zurückbekommen. Anders geht's gar nicht. Jeder Einzelne sollte sein Geld zurückbekommen, ohne dass ich mich da per irgendwas melden muss. Das muss von ganz alleine passieren. Das will ich morgen auf meinem verfickten PayPal-Account sehen. Ganz einfach. Morgen möchte ich das auf meinem PayPal-Account sehen. Hier, wir haben's abgefuckt. Hier ist deine Kohle zurück. Und nichts anderes mit, ich muss irgendwo hinschicken, wo man nach 4 E-Mails keine E-Mail mehr einreichen kann, weil mein scheiß Postfach voll ist. Das ist echt, also das, als ich das dann gelesen habe, das ist ja wohl der allergrößte Witz. Das ist so, wie, du kannst hier bei mir auf den Anrufbeantworter sprechen, aber das Band ist voll. Ja. Das ist so lächerlich. Individuell wird jeder E-Mail beantwortet. Ja, genau. Und zwar von Prinzessin Valium höchstpersönlich. Ja. So, jetzt aber zu UFC 194. Endlich zu der Veranstaltung an sich und natürlich zum Titelwechsel, muss man sagen, zum großen Titelwechsel. Conor McGregor besiegt Jose Aldo und wenn man sich die Preview angehört hat, dann wird man rausgehört haben, dass ich der Meinung war, Jose Aldo kann einfach nicht gegen Conor McGregor verlieren. Das ist der beste Fighter, einer der besten Fighter, die ich je in meinem Leben gesehen habe in einem Oktagon. Und Conor McGregor ist gut, gar keine Frage, aber Jose Aldo ist nochmal ein komplett anderes Level. Ja, muss man sagen, im Nachhinein ist man schlauer und nach 13 Sekunden war das Ding durch und für mich war das noch ein größerer What-the-fuck-Moment als Holly Holmes-Sieg gegen Ronda Rousey. Nicht, weil Conor McGregor Jose Aldo besiegt hat. Prinzipiell sah ich die beiden schon enger beieinander als Ronda und Holly. Aber in 13 Sekunden einen der besten UFC-Fighter ever einfach mal so auf die Bretter zu schicken, Da fällt mir nicht mehr viel ein, Peter. Ja, bei Ronda ist man ja quasi darauf vorbereitet worden. Da hast du dir das ja anderthalb Runden lang angucken können, dass das Ding gleich durch ist. Und hier war es einfach bums aus. Siehst du den Sieg so ein bisschen als, ja, oder siehst du den skeptisch an und denkst dir so, okay, das war jetzt Lucky Punch in Anführungsstrichen, oder sagst du, nee, das war einfach legit the best motherfucking fighter in the world? Ja, wenn wir da uns mal zurückerinnern an die Kämpfe, die der Conor bisher so bestritten hat, ich glaube, die waren alle waren immer so ein bisschen mit Beigeschmack. Alle waren so, hat er den wirklich da richtig getroffen? Hat er, oder ist der Referee da nicht zu früh reingegangen? Gehen wir es mal durch. Chad Mendes, diskussionswürdig, ob man den Kampf mit der Pausenhupe hätte stoppen müssen. Das meinst du wahrscheinlich? Genau, richtig, ja. Dennis Siever ist legit gewesen, oder? Der ist okay, gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln, aber davor geht es dann eher los. Dustin Poirier, die Diskussion mit Schläge am Hinterkopf? Oder genau, auf der Hinterkopf? War ja so, aber der war ja kurz hinters Ohr gesetzt irgendwie, das wirkte auch so, der hat ihn noch nie richtig getroffen, aber er liegt da am Boden. Ja, ja. Diego Brandão kam auch so ein bisschen aus, also das Ding war, bei Diego Brandão haben sie, glaube ich, einen Fehler gemacht, die Kommentatoren. Die haben uns auf eine falsche Fährte geführt, muss man sagen. Wenn man sich den Kampf nämlich ohne Kommentar anhört, oder ich muss erst mal sagen, wenn man sich den Kampf mit Kommentar anhört, dann reden die davon, dass Diego Brandão ausgerutscht ist und Conor McGregor jetzt hier die Situation ausnutzt. Das ist aber Bullshit gewesen, denn wenn man sich den Kampf, wie gesagt, ohne Kommentar anhört und einfach nur sich auf diesen Kampf fokussiert, sieht man, dass Conor McGregor Diego Brandão einmal trifft und danach sieht es so aus, als würde Brandão ausrutschen, aber er ist halt einfach angenockt von diesem Schlag. Genau. Und das führte dann zum Ende. Ich finde aber schon, dieser Schlag, den er da gesetzt hat, der war ja auch schon, also der war halt nicht klar und deutlich, das Ding ist jetzt hier durch. Ne? Also vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Genau, war, ja. Ne, von daher haben wir jetzt, also 4 Kämpfe sind wir durchgegangen, 3 davon waren so, wirkt irgendwie komisch. Max Holloway und Marcus Brimage gehen durch, so als ohne, ja, das war ja davor quasi. Da gab es diesen Conor McGregor-Hype noch nicht so in der Form. Naja, ging schon so langsam los. Ja, okay, absolut. Aber Max Holloway war ja auch nach Punkten, ne? Das war der einzige Punktsieg, den er geholt hat. Muss man natürlich einschränkenderweise sagen, dass Conor McGregor damals mit einem gerissenen Kreuzband gekämpft hat. Ein Kreuzbandriss, den er sich in der ersten Runde zugezogen hat. Und deswegen ist eigentlich der Sieg noch höher zu werten, vor allem, wenn man berücksichtigt, wie gut Max Holloway inzwischen ist. So, aber worauf ich hinaus wollte, du hast immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie entweder stimmt da was nicht oder der schlägt halt wirklich so präzise oder so verdammt hart zu, dass das Thema durch ist. So, und jetzt haben wir das schon wieder und ich bin mittlerweile der Meinung, der ist einfach gut, der ist einfach das, was er ja selber auch so proklamiert hat, der ist einfach super präzise und dann ist das Thema einfach ruckzuck gegessen, ja, und dann sitzt halt auch der erste Schlag einfach nach 13 Sekunden oder der zweite war es ja und dann ist das Thema einfach durch. Also ich halte Conor McGregor schwer für legit. Also ich bin aber auch der Meinung, dass wenn Chad Mendes nochmal gegen ihn kämpft, dann wird das Ganze noch ein bisschen härter werden, weil ich glaube, also Chad Mendes hat den ja relativ lange am Boden halten können und meiner Meinung nach gewinnst du gegen Conor McGregor, indem du ihn einfach 5 Runden lang am Boden kuschelst. So, aber wer bin ich schon? Auch, nee, ist schon okay. Eine Meinung kann jeder haben, egal wer er ist. Ja. Und vor allem werden wir natürlich auch noch nachher einen kleinen Ausblick wagen. Was man sagen muss, Conor McGregor ist definitiv legit. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und dass er unheimlich präzise schlägt, auch das ist für mich gegeben. Was allerdings spektakulär ist, dass er diese Knockouts wirklich präzise genau vorhersagt. Er hat ja gesagt, Josia Aldo wird versuchen, Rechte zu schlagen, wird einfach zu weit ausholen. Ich werde das vorhersehen können und werde ihn dann mit einer linken Cross treffen und ihn auf die Bretter schicken. Und genau exakt das passiert nach 13 Sekunden. Das ist zum einen wirklich unfassbar. Und was mich auch beeindruckt hat, war, wir haben uns im Vorfeld ja oft gefragt, wie wird Conor McGregor versuchen, Josia Aldos Legkicks abzuwehren? Und in der Preview habe ich so gesagt, naja, er muss dann halt mal einen checken oder so, dass Josia Aldo merkt, okay, er kommt hier nicht immer damit durch. Und ich bin auf die naheliegendste Lösung gar nicht gekommen, die ja auch Holly Holm gegen Ronda Rousey ab und zu angewendet hat und von Jon Jones perfektioniert ist, nämlich die bekannten und gefürchteten Oblique-Kicks. Denn es gab nicht viel von Conor McGregor, aber diesen Oblique-Kick ziemlich zu Beginn gab es sofort. Und da habe ich mir sofort gedacht, ja, das ist eine gute Möglichkeit, Jose Aldo einfach mal zu zeigen, hey, Wenn du deinen Fuß so weit nach vorne stellst, werde ich dir immer wieder mal schön gegens Knie treten und das ist gefährlich, du wirst dich da verletzen können, es tut weh, pass da mal ein bisschen auf und du gibst dem Kämpfer einfach wieder noch so einen Punkt mehr, über den er nachdenken muss. So. Und dann muss man dazu sagen, hat Jose Aldo was gemacht, das ich so von ihm noch nie gesehen habe. Eigentlich war das fast schon ein Anfängerfehler, aber auch hier könnte ich jetzt sagen, wer bin ich, um das zu sagen, aber ich erwarte einfach von Jose Aldo eine andere Qualität, ja, also man kennt Jose Aldo und normal holt er da nicht so sehr aus, also das hat mich schon auch irritiert. Er hat Conor McGregor zwar dann noch getroffen, gar keine Frage, aber wenn ich kurz so zusammenschrecke als Zuschauer, ja, und als niemand, der jemals im Oktagon gekämpft hat, und einfach das Gefühl, und Joe Rogan hat das auch gleich gesagt, und auch andere Journalisten haben das dann später gleich getwittert, man hat einfach gesehen, okay, er holt hier gerade aus, und dann hat Conor McGregor einfach zu viel Zeit, und er ist ja zu schnell, um direkt halt einen Konter zu setzen, und genau das ist passiert, also es war einfach, ja. Und ich traue es mir fast nicht zu sagen, aber fast schon ein Anfängerfehler von Jose Aldo, dass er diesen Schlag versucht hat, und vielleicht auch so ein bisschen Conor McGregors Punching Power unterschätzt hat und sich gedacht hat, okay, vielleicht kann ich meine Rechte landen und kassiere eine linke, aber die stecke ich weg. Das könnte ich mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, die kassiere ich, aber dafür treffe ich ihn auch. Anders kann ich mir diesen Fehler nicht erklären. Vielleicht ist auch die Provokation von Conor McGregor einfach so gut gewesen, auch wenn er Jose Aldo ja gesagt hat, dass ihn das nicht juckt, aber vielleicht ist er wirklich so gut gewesen, dass er sagt, okay, ich muss hier einfach dem Jungen erstmal zeigen, was hier quasi eine Rechte ist und versucht dann alle Power in diesen Schlag zu setzen. Ja, und das musst du halt gerade am Anfang noch nicht unbedingt machen. Ne? Gerade wenn die Jungs alle noch frisch sind, dann darfst du denen nicht zu viel Zeit geben. Auch das muss man sagen, Conor McGregor hat den Schlag nicht voll durchgezogen, das war nicht ein hundertprozentiger Schlag, so wie er im Buche steht, sondern das war ein präziser, großartiger linker Cross, also das war einfach bilderbuchmäßig getroffen, aber nicht mit Full Power, aber das siehst du halt wieder, Präzision schlägt Kraft oder schlägt Stärke, immer, ja. Wenn du präzise schlägst und eine gewisse Kraft natürlich damit in den Schlag setzt, liegt der Gegner. Und das hat Conor McGregor hier ein weiteres Mal gezeigt. Und ich kann nur meinen Hut ziehen und kann mir verwundert die Augen reiben, wie dieses Großmaul, ja, und das meine ich jetzt gar nicht respektlos, sondern eher genau andersrum, all das wahrmacht, was er im Vorfeld erzählt, wo alle gesagt haben, ja, laber du mal, warte mal ab, bist du auf. Und am Anfang haben wir über Kandidaten geredet, wie... Weiß ich nicht, Diego Sanchez oder so. Warte mal, bis du auf den Diego Sanchez triffst. Nee, jetzt besiegt er den Typen, der seit 10 Jahren niemals wieder irgendwas verloren hat. Ja, ein absoluten Superstar, was Jiu-Jitsu angeht. Einer der besten Striker, den wir in der UFC je gesehen haben. Das ist einfach einer der allerbesten Kämpfer, die du in der Welt finden kannst. Vielleicht sogar der Beste bis gestern Nacht. Und den besiegt er nach fucking 13 Sekunden oder 12 Sekunden, was auch immer. Unfassbar beeindruckend und für die UFC, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil mit dem Wegfall von Ronda Rousey als Champion ist es, glaube ich, wichtig gewesen, dass Conor McGregor ein heißes Eisen bleibt, weil eins steht fest, sein nächster Kampf wird wieder für enorm viel Hype sorgen und da sind wir schon bei dem Ausblick, den wir jetzt mal wagen. Die UFC hat gesagt, es wird zwei Szenarien geben. Entweder Conor McGregor verteidigt den Featherweight-Titel gegen Frankie Edgar, oder Conor McGregor legt den Featherweight-Titel ab, der Titel wird für verkannt erklärt und Conor McGregor trifft auf den Sieger des Kampfes Rafael dos Anjos, Donald Cerrone. Muss man gleich dazu sagen, ja. Conor McGregors Trainer, hier der Kevinar von SBG, hat gesagt, nochmal so ein Red Card mache ich nicht mit, also das ist einfach zu krass, was Conor da durchstehen muss. Und er ist der Meinung, dass Conor McGregor ab sofort im Lightweight kämpfen sollte und das würde für den Kampf gegen Dos Anjos oder Cerrone sprechen. Und dann würde es vermutlich einen Interimstitel geben, das ist falsch, sondern einen Kampf um den vakanten Titel zwischen Jose Aldo und Frankie Edgar geben. So. Sollte Jose Aldo natürlich auch ins Lightweight hochgehen, wird ein anderer da einspringen. Vielleicht Max Holloway gegen Frankie Edgar. Ja, warum nicht? Das ist bestimmt auch ein Hammerkampf. Was wäre denn jetzt für dich als ganz klassischen Fan die ideale Zukunft, sage ich jetzt mal? Ja, ganz klassisch hätte ich ja gesagt, Conor McGregor hat gerade eben erst den Titel geholt, lass ihn ruhig da mal den Titel ein bisschen verteidigen. Das wäre, also wenn du wirklich in Gewichtsklassen als Boxen denkst, warum soll der in eine andere Kategorie springen, als in der jetzt gerade dominant geworden ist? Auf der anderen Seite, ich kann das schon absolut nachvollziehen, dass es wohl ein sehr harter Weightcut für ihn ist, wenn du beim Wiegen, so wie du ihn gesehen hast, also der war schon echt sehr dürr, ne? Der hat zwar richtig Spaß auch beim Wiegen gehabt, der Conor McGregor, aber der sah ja schon echt sehr abgemagert aus. Und von daher, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das eine sinnvolle Idee ist, hochzugehen. Na, Conor McGregor hat ja auch noch eine eigene Idee, noch einen eigenen Vorschlag. Den kann ich dir ja auch noch mitteilen. Und sein Vorschlag Wenn ich davor, ich würde ja unwahrscheinlich gerne gegen Frankie Edgar sehen. Hätte ich auch. Das wäre so mein Wunschszenario. Hast du den Edgar Mendes-Kampf geguckt? Jawohl. Ich auch. Und ich habe echt gedacht, Alter, das ist unfassbar. Der Frankie Edgar, wie der sich nochmal entwickelt hat. Also, weißt du, Frankie Edgar war schon immer ein großartiger Kämpfer, auch als Lightweight-Champion, eigentlich viel zu klein und großartige Kämpfe gezeigt. Aber man hat das Gefühl, dass er immer noch wieder in eine nächste Stufe erklimmen kann. Also, weißt du, einfach mal so einen Typen wie Chad Mendes da so auszunocken. Ja, war schon sehr cool. Holy shit. So, jetzt erzähle ich dir. Echt starker Kampf. Was Conor McGregor für eine Idee hatte. Und er meinte so, er wird seinen Titel nicht abgeben, geht aber dennoch ins Lightweight hoch, wird da den Lightweight-Champion besiegen, den Titel dann ein, zweimal verteidigen. Und er sagt, lass doch mal die Featherweight-Division einfach so ein bisschen ohne mich auskommen und lass da sich neue Contender bilden. Also sprich, weiß ich nicht, mach jetzt Frankie Edgar gegen Max Holloway, Chad Mendes gegen XY. Und lass uns einfach mal gucken, dass in der Featherweight Division wieder Leute zu einem gewissen Status reifen, ja, und dann geht er wieder runter ins Featherweight und verteidigt seinen Titel. So, das war seine Idee. Ja. Er möchte unbedingt zweifacher UFC-Champion gleichzeitig werden. Also, das ist, glaube ich, einer seiner großen Träume, weil das gab es halt noch nie. Man kennt das sonst nur vom Boxen, dass du mehrere Titel in diversen Gewichtsklassen trägst. Ich glaube, das ist so ein kleiner Traum vom Conor. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich, um ehrlich zu sein, ich traue es der UFC auch noch zu, dass sie dem Conor diesen Wunsch gewähren. Weil so sehr, wie der da hofiert wird, kann ich mir das echt gut vorstellen, dass sie das durchziehen. Auch wenn was wir so vorher alles mitbekommen haben, wenn du in die Gewichtsklasse hochgehst als Champion oder hochgehen willst, dann wird dir immer angedroht, das machst du ohne deinen Titel. Aber in dem Fall kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die UFC sagt, oh ja, das ist so viel Geld wert, das machen wir. Ich glaube, die Denkweise dahinter ist ganz einfach. Man möchte oder man muss Pay-Per-View-Cards bestücken, 12 Stück im Jahr. Man hat 4 UFC und Fox-Events und du brauchst Main-Events und Co-Main-Events. Wenn jetzt ein Champion oder ein Kämpfer 2 Titel trägt, dann fällt dir praktisch ein potenzieller Kampf weg. Und wenn man das jetzt hochskaliert, sind das 2 bis 3 Kämpfe im Jahr. Also hochkarätige Kämpfe, die dir einfach wegfallen. Und ich glaube, das möchte die UFC nicht. So geil das vielleicht wäre für Conor McGregor, würde die UFC Einbußen in Kauf nehmen müssen, was Cards und dann wahrscheinlich auch Pay-Per-View-Verkäufe angeht. Ich glaube, das ist die Denkweise dahinter, weil man könnte jetzt sagen, ja, du kannst ja nicht einfach sagen, nee, du darfst jetzt nicht hochgehen oder du musst den Titel abgeben. Ich meine, eigentlich, wenn man sich es mal so richtig überlegt, warum? Also aus welchem Grund sollte er jetzt den Titel abgeben, nur weil er in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen möchte? Also weißt du, was ich meine? Da wüsste ich jetzt mal gerne eine genaue Erklärung. Du kannst ja nicht sagen, nee, das geht halt nicht. Also, aber müsste dann beide Titel abgeben, wenn er verliert? Nee. Es muss dann immer nur der Titel abgegeben werden, den er in der jeweiligen Gewichtsklasse verteidigt. Also wenn er jetzt in der Lightweight Division auf Dos Anjos oder Cerrone treffen würde, dann würde es um den Lightweight Titel gehen. Sollte es dann beim nächsten Kampf gegen Frankie Edgar gehen, sage ich jetzt mal, geht es nicht um den Lightweight Titel und um den Featherweight Titel, sondern nur um den Featherweight Titel. Er würde weiterhin Lightweight Champion bleiben. Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man mit berücksichtigen muss. Jetzt geht ja der Featherweight-Champion eine Gewichtsklasse hoch und Dos Anjos besiegt den nach 3 Runden. Ist natürlich schwierig, dann den nächsten Kampf als Featherweight-Champion wieder zu bestreiten, weil du ja eigentlich deinen letzten Kampf verloren hast. Also das ist auch nochmal was man berücksichtigen muss. Ich glaube wirklich, wenn es für Conor McGregor so schwierig ist, diesen Weightcut zu schaffen, sehe ich kein Problem darin zu sagen, okay, ich gehe eine Gewichtsklasse hoch und wir erklären den Featherweight-Titel für vakant. Und ich finde die Kampfansetzung Edgar gegen Holloway eigentlich sehr reizvoll und auch sehr würdig für diesen Titel. Jose Aldo kannst du vielleicht nochmal gegen Chad Mendes stellen, auch wenn wir diesen Kampf schon ein paar Mal hatten. Man könnte diesen Kampf nochmal so als richtungsweisend ansetzen. Ja. Ja. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, was es sonst noch so an möglichen Kämpfern in dieser Division gibt. Aber theoretisch gibt es ja in der Featherweight-Gewichtsklasse mindestens zwei Leute, denen du jetzt den Titelkampf geben kannst. Also das ist schon so, fände ich es fast schade, wenn Conor McGregor diesen Kämpfen aus dem Weg geht. Ja, ich guck's mir gerade an. Die Gewichtsklasse bietet also wenn man so drüber redet, eigentlich relativ viele Kämpfe. Das stimmt. Allerdings hast du jetzt Jose Aldo, der seinen Titel verloren hat. Da muss man mal abwarten, wie es für ihn weitergeht, ob es überhaupt in der Featherweight Division weitergeht. Dann hast du Mendes, der jetzt drei Kämpfe in Folge verloren hat. Den würde ich erstmal nicht aufs Abgleis stellen. Moment mal. Ich habe ja. Ich muss dazu sagen, ich trinke ja nebenbei jetzt schon mein viertes Glas Rotwein, weil ich so aufgebracht bin. Dann hast du Ricardo Lamas. Hättest mir das mal gesagt. Ja. Wo ist der Rotwein? Pass auf, ich habe heute zum Geburtstag nämlich meinen Lieblingsrotwein geschenkt bekommen und dann habe ich gerade zu meiner Frau gesagt: Weißt du was, wenn ich jetzt mit dem Peter die MMA-Radio-Ausgabe aufnehme, dann köpfe ich den. Mach ich so. Vorbildlich. Hau ich weg. Vorbildlich. Ricardo Lamas hast du dann noch, allerdings hat der halt gegen Chad Mendes und Jose Aldo verloren, also gegen die Top-Leute in dieser Division hat er keine Sonne gesehen, von daher, der ist zwar auf 4 gerankt, ich denke mal, das wird nach diesem Wochenende auch anders sein, ich gehe davon aus, dass Max Holloway hoch rutscht auf Platz 3, Mendes und Lamas jeweils einen Platz nach unten rutschen und dann wird's schon eng, dann hast du wieder viel, ich will nicht sagen Durchschnitt, aber ja, dann kommen halt so Typen wie Cub Swanson, Charles Oliveira, Jeremy Stevens, Dennis Bermudez, also die Featherweight Division bietet ein paar interessante Kämpfe, ja, und eine gewisse Qualität ist vorhanden, aber dass das eine tiefe Division ist, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen. Nee, aber allein schon mit Edgar und Holloway hast du ja zwei Kämpfe, die wirklich anstehen könnten und theoretisch kannst du damit ja, ich sag mal, also ein halbes Jahr locker füllen und dann hast du wieder die Möglichkeit, dass in der Zeit, gut, jetzt ist ein halbes Jahr in der UFC nicht unbedingt eine lange Zeit, aber theoretisch kann sich ja dahinter dann wieder einer positionieren. Was ich da finde ich fast schade, wenn Edgar und Holloway sich gegenseitig eliminieren würden. Ja, aber wenn jetzt wirklich der Titel für verkannt erklärt wird, gibt es eigentlich wenig, gut, kannst fast nicht sagen, Aldo gegen Edgar. Finde ich. Aldo kommt von einer sehr eindeutigen Niederlage. Vielleicht wäre es für Aldo einfach gar nicht so verkehrt, nochmal einen Kampf zu bestreiten, bevor er wieder um den Titel kämpft. Also gerade gegen, vielleicht nicht unbedingt gegen Chad Mendes, weil wir diesen Kampf schon häufiger hatten. Vielleicht gegen so einen Cub Swanson. Zum Beispiel jetzt. Oder bringt mir gerade Weißwein. Ist er denn in Ordnung? Ja, kannst du trinken. Okay, super. Hauptsache knallt, sagen wir hier immer. Nehme ich. Nee, aber das ist halt, es sind ja zwei Fragen offen. Geht Jose Aldo vielleicht auch eine Gewichtsklasse hoch oder beendet er seine Karriere? Und was macht Conor McGregor? Also sollte Conor McGregor in der Featherweight Division bleiben, dann braucht man nicht drüber reden, dann wird Frankie Edgar als nächstes auf ihn treffen. Und sollte Max Holloway seinen nächsten Kampf gewinnen, wird er dann auf den Sieger dieses Kampfes treffen. Ideal wäre es ja fast schon, wenn Jose Aldo und Conor McGregor in dieser Division bleiben. Dann könnte man vielleicht Aldo gegen Holloway machen, als Titel-Elimination-Kampf oder Title-Contender-Elimination-Kampf und Conor gegen Edgar. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Das klingt für mich sehr, sehr super, absolut. Aber dazu müssten halt Aldo und McGregor in der Gewichtsklasse bleiben und aktuell drehen wir uns da im Kreis, weil wir halt nichts Genaues wissen. Was sagst du denn zu der Aussage, die der Aldo selber getätigt hat, direkt nach dem Kampf, dass es da eigentlich ein direktes Rematch geben müsste, weil man das ja irgendwie kaum einen Kampf nennen konnte, was da passiert ist? Ja, ich verstehe natürlich, warum er das sagt, weil ich glaube, du musst dir das vorstellen, wie lang dieser Kampf jetzt aufgebaut wurde, eigentlich ein Jahr, ja, und du arbeitest seit einem Jahr auf diesen Kampf hin. Er hat ja sozusagen zwei komplette Fightcamps in den Knochen. Denn das andere Fightcamp ist ja mit dem letzten Sparring beendet worden, als er sich dann verletzt hat. Also seit einem Jahr fokussiert er sich auf diesen Kampf. Und man kann sagen, ein Fehler nach 12 Sekunden hat diese ganze Arbeit zunichte gemacht. Und damit auch inbegriffen die Jahre davor. Denn die sind wie weggewischt. Es ist einfach kein Sprichwort, dass man sagt, ein Kämpfer ist immer so gut wie sein letzter Kampf. Jose Aldo sah aus wie ein Anfänger gestern Nacht. Und 10 Jahre davor war er halt der Shit schlechthin. Also wer hat gegen Jose Aldo gesetzt? man hat sich erhofft, dass Chad Mendes das Kryptonit von Jose Aldo ist, aber man hat sich halt auch nur erhofft. Titelkämpfe gegen Ricardo Lamas und gegen Korean Zombie haben wir überhaupt nicht ernst genommen. Selbst ja. Frankie Edgar hat man nicht als Favoriten gesehen im Kampf gegen Jose Aldo. Das ist schon, glaube ich, was du nicht einfach so schnell wegsteckst. Was Jose Aldo machen muss, ähnlich wie Ronda Rousey, ist, glaube ich, erstmal sich für einen Monat zurückziehen und sich überlegen, was läuft falsch, warum verliere ich diesen Kampf so, warum war ich jetzt nicht on point fit, wie ich das sonst war, ist das die richtige Gewichtsklasse, habe ich genügend, wie soll man sagen, Energie oder habe ich genügend Respekt gegenüber anderen Kämpfern, weil ich glaube, wenn du immer wieder gewinnst gegen die Besten der Welt, siehst du dich selber vielleicht auch so ein bisschen als unverwundbar. Ähnlich wie man das bei Rousey gegen Holm gesehen hat. Ich glaube, die ging immer davon aus, irgendwann erwische ich sie. Die hat für sich selber überhaupt nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie hier K.O. geht. Also man muss sich erstmal Fragen stellen, glaube ich, nach 10 Jahren, die du unbesiegt überbrückt hast, so mehr oder weniger, dass du dich jetzt fragst, was ist jetzt mein nächster Schritt? Der muss sehr, sehr wohl überlegt sein. Ich sage, wenn er den Wunsch äußert, er möchte ein sofortiges Rematch, müsste die UFC, oder eigentlich, nee, eigentlich müsste die UFC nicht so großzügig sein und ihm diese Möglichkeit geben. Denn Jose Aldo hat die UFC sehr häufig hängen lassen und hat häufig Kämpfe abgesagt, weil er verletzt war. Das kannst du zwar nicht gegen ihn verwenden, weil wenn jemand verletzt ist, ist er halt verletzt. Aber andererseits riskierst du halt viel, wenn du jetzt Conor McGregor wieder ein Jahr aufs Abstellgleis setzt. Ja, also wenn du jetzt sagst, so, okay, wir machen das mit Jose Aldo im Croke Park am Mai oder so und dann sagt dir der Aldo wieder 3 Wochen vorher ab. So, da fällt dir halt so ein McGregor mit einem wichtigen Kampf wieder für mehrere Monate aus. Ja, und du hast den Croke Park gebucht und darfst dann, ja, dann gibt's McGregor halt, gegen Boxmuden. Ja, dann wird halt Edgar oder so kurzfristig einspringen. Ja, aber das willst du ja auch nicht. Das hat man ja bei Mendes auch gesehen, dass diese 2 Wochen oder 3 Wochen vorher Bescheid sagen, das willst du halt nicht gegen Conor McGregor stecken. Nee, das sehe ich auch so. Also ich bin der Meinung, das ist ein undiskutabler Sieg von Conor McGregor, egal was Jose Aldo sagt und ob das jetzt fast ein Kampf war, ist halt so. Soll er sich beim nächsten Mal mehr anstrengen. Fakt ist, er hat hier nicht, er hat nicht delivered. Er hat ja einen auf die Mütze gekriegt nach 13 Sekunden und hat den Kampf verloren. Da kann ich danach nicht sagen, das ist ja überhaupt kein Kampf. Ja, Dankeschön. Arbeite dran. Dass es beim nächsten Mal einer ist. Jetzt heißt es erstmal wieder Scheiße fressen, um es mal drastisch auszudrücken. Gut, also es wird, denke ich mal, interessant bleiben in der Featherweight Division und um Conor McGregor allemal. Ich denke mal, diesen Kampf, da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Können wir so eigentlich stehen lassen. Der zweite Titelwechsel, den wir miterleben durften, war einer, der mir wirklich sehr, sehr weh getan hat. Ich mag Luke Rockeholde, gar keine Frage. Aber Chris Weidman, ich mag diesen Typen noch viel, viel mehr als Luke Rockeholde. Meine Frau heute Morgen übrigens, die hat mitgeguckt. Ihre erste Anmerkung war, der sieht aber echt gut aus. Dann habe ich mir so gedacht, das gibt's doch nicht. Also, es reicht's aber. Ja. Nichtsdestotrotz. Ja, das erinnert mich daran, ich war ja, in Berlin haben wir den ja gesehen. Und stimmt! Mein Mädchen hat ja genauso reagiert. Stimmt! Ja, und dann stehst du da und die schwärmen von Luke Rockhold, ja. Und du bist halt nur der Peter. Soll ich dir was sagen, Peter? Ich schwöre dir, der hat in Berlin die Carly Baker gefickt. Ja. Ey, ich hab die beiden miteinander rumbubeln sehen. Das war mehr als nur so ein, sag ich mal, so ein Austausch von Witzen. Da wurde schon legit die Hoteladresse hin und her gereicht. Also, da geht doch mal davon aus, dass der kann doch mitnehmen, was er will. Das ist doch. Ich sag immer, da ist er doch auch Champion, oder nicht? Du kennst, in allen Gewichtsklassen. Du hörst ja auch Rogans Podcast. Und diese Aussage mit, dass wir alle Sex haben, liegt daran, dass Luke Rockhold nicht an jedem Ort zur gleichen Zeit sein kann. Das ist einfach so. Muss man einfach akzeptieren. Ja, ich habe mir das tätowieren lassen, direkt auf die Brust. Ja, ich arbeite einfach dran, dass ich Luke Rockhold ähnlicher werde. Jetzt habe ich erstmal angefangen, mir Staph Infections zuzuziehen, kurz bevor ich kämpfe. Denn das muss man dazu sagen, Luke Rockhold ging relativ schwer angeschlagen in diesem Kampf, hat sich vermutlich eine Staph Infection, also eine Entzündung, eine bakterielle Entzündung im Fuß zugezogen, musste Antibiotika nehmen, hat erst am letzten Tag vor diesem Kampf das Antibiotika wieder abgesetzt. sah in der ersten Runde auch nicht so aus, als würde er Chris Weidman besiegen können. Und dann hat Chris Weidman den größten Fehler seiner bisherigen Karriere begangen. Er hat nämlich, wie Nick Diaz es sagen würde, some spinning shit probiert. Und ja, das hat Luke Rockhold direkt ausgenutzt. Und ab diesem Moment ging es bergab für Chris Weidman. Aus meiner Sicht muss Herb Dean den Kampf in der dritten Runde stoppen. Zum Ende der dritten Runde, das war eigentlich genug. Für mich war Chris Weidman zu diesem Zeitpunkt besiegt und die restlichen 3 Minuten oder so in der vierten Runde hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ja. Ich sehe das genauso. Ich habe da nur die Vermutung. Du siehst die ganze Zeit, dass er, ich glaube, der ist am Quatschen die ganze Zeit. Also ich traue Chris Weidman dazu, dass er dem Referee Bescheid sagt, also Herb Dean in dem Fall, dass er bitte nicht dazwischen geht, dass er das alles unter Kontrolle hat. Aber also, er hat es natürlich ja nicht wird gehabt. Er da zusammengematscht, ja, wirklich. Anders kannst du es ja da nicht ausdrücken. Aber es wirkt so, wahrscheinlich ist es dann auch so Titelkampf und dann der Champion selber sagt, nein, ist alles in Ordnung. Ja, was willst du denn dann als Referee? Ja, da musst du schon echt mutig sein, um dann doch dazwischen zu gehen. Du musst das, denke ich mal, dann schon abschätzen können. Ich meine, guck dir Mark Hunt an. Ja, dem kannst du irgendwie, weiß ich nicht, kannst du mit einem 40-Tonner direkt vor die Fresse fahren. Der wird nicht K.O. gehen, ja. Ja. Und vielleicht ist Chris Weidman auch so ein Typ, der einfach zu hart für sein eigenes Glück ist. Ich kann dieses Sprichwort jetzt nicht übersetzen, das du auf Englisch mit Sicherheit auch kennst. Too tough for his own good. Das sehe ich hier gegeben. Also, dass Chris Weidman einfach, also jeder andere wäre halt einfach nur noch platt dargelegen, sage ich jetzt mal. Ja. Und Weidman hat halt so viel Kämpfergeist in sich. Er ist ein Wrestler. Wir wissen, dass die Wrestler alle so zäh sind und wirklich eine Menge einstecken können, bis die mal aufgeben oder wirklich K.O. gehen, dass ich hier einfach mir erhofft hätte, dass Herb Dean sagt, ey, das reicht. Es war einfach zu viel. Und vor allem hätte es fast dafür gesorgt, dass Luke Rockhold diesen Kampf noch verliert, denn Luke Rockhold war wirklich im Arsch nach der dritten Runde. War einfach konditionell so geschwächt, dass er eigentlich fast, sagen wir mal, leicht angeschlagen in die vierte Runde gehen musste. Weidman natürlich viel mehr, aber das birgt natürlich dann das Risiko, dass Weidman sich wieder erholen kann und dann vielleicht den Kampf doch noch zu seinen Gunsten entscheiden kann. Von daher hätte ich mir hier schon ein früheres Eingreifen erwünscht. Aber was ich noch explizit sagen wollte, ist, dass ich Luke Rockhold, ich war einer derjenigen, die Luke Rockhold auch als guten Kämpfer angesehen haben, aber halt einfach nicht World-Title-Niveau. Also ich habe mir immer so gedacht, ja, Strikeforce ist das eine. Gegen Jacare hast du mehr oder weniger gewonnen. Ich bin der Meinung, er hat den Kampf zwar gewonnen, aber echt eher umstritten. Und ich glaube, dass du eher so ein, du bist ein Top 5 Middleweight, aber mehr nicht. Und hier in diesem Kampf hat er bewiesen, dass er mehr ist. Und dass er wirklich aus meiner Sicht ein Titelträger ist, der diesen Titel verdient hat. Und der, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, diesen Titel auch jetzt erstmal eine Weile halten wird. Ich sehe jetzt niemanden am Horizont, der ihm gefährlich werden könnte. Joel Romero hat ein konditionelles Problem, da werden wir, denke ich mal, auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube nicht, dass er die Pace mitgehen kann von Luke Rockhold. Jacare, um jetzt hier schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen, würde ich gern gegen Weidman sehen als nächstes. Da gehe ich von aus, dass sich Jacare da durchsetzen wird. Aber es geht immer mehr Zeit ins Land und Jacare wird nicht jünger. Dann ist er auch 40, ne, oder? Er ist jetzt 36, aber ich meine, dann ist er 37 vielleicht nach so einem Weidman-Kampf. Ich weiß nicht genau, wann er Geburtstag hat. Also er wird nicht jünger. Und dann sehe ich schon fast niemanden in der Middleweight Division, der Luke Rockhold gefährlich werden kann. Ich weiß nicht, wie du das insgesamt siehst, die ganze Situation, Kampf mit eingeschlossen. Ja, beim Kampf, also ich habe gerade nochmal in meine Notizen geguckt, die ich mir da schlauerweise zu gemacht habe, und da habe ich mir den schönen Satz notiert, wäre das kein Championship-Kampf gewesen, wäre es dazu 100% zu Ende gewesen, also zum Ende der dritten Runde. Von daher, also wie gesagt, ich habe ja gerade dazu gesagt, ich glaube, dass das von Whiteman selber beabsichtigt war, und ich fand das auch in Ordnung. Ich habe zwar hier mein Mädel laut schreien hören, nein, das will ich nicht mehr sehen. Aber ansonsten, das war für mich auf jeden Fall Kampf des Abends. Das war super anzugucken, wie die beiden da miteinander umgegangen sind. Das war echt, also da hatte ich richtig, richtig Spaß an diesem Kampf. Für die Zukunft, ich glaube auch, dass Luke Rockhold einer sein kann, der das lange verteidigen kann. Ich glaube aber auch, dass Chris Weidman das an einem anderen Tag auch gewinnen kann. Also von daher, wenn es da mal zu einem Rematch kommt, glaube ich, steht da wieder 50-50. Also ich fand jetzt nicht, dass Luke Rockhold da irgendwie das Ding klar dominiert hat die ganze Zeit. Es ging halt da bis zu diesem echt dummen Fehler, den man, also muss man ja im Nachhinein sagen, ja. Den Spinning Heel Kick oder was er da ausprobiert hat. Nichts, was sonst in seinem Kampfrepertoire steht, glaube ich. Genau, und Luke Rockhold hat es eiskalt ausgenutzt und von da an, wie du das gerade gesagt hast, war da kein Land mehr in Sicht für Chris Weidman. Ja, und als nächstes steht, denke ich, eindeutig Joel Romero dran für einen Titelkampf, auch wenn ich den Typen überhaupt gar nicht leiden kann. Das gibt's ja gar nicht. Und dabei hat er sich so schön auf Deutsch begrüßt auf Facebook. Natürlich beim Establishment von Ground and Bound. Ach so, der war das? Ja. Nee, ohne Witz. Was dachtest du denn, dass es Roberto Blanco ist? Du Rassist. Boah. Peter wieder, du ey. Ich finde dieses ganze Gehabe und Getue und dann das ganze Camp um diesen Menschen, weißt du, wie dann dieser Affe da hinten rumspringt und das Herz in Loken präsentiert, ey. Das müssen wir kurz hier, Fresse. Peter, das müssen wir kurz mit aufgreifen. Nachdem Joel Romero seinen Kampf gewonnen hat, gibt's ja immer diese Interviews, ihr werdet das gesehen haben und sollte es euch nicht aufgefallen sein, schaut's euch nochmal an, der Dolmetscher geht da hinten ab, also wie so ein Cheerleader, also das habe ich, glaube ich, so noch nie von einem Dolmetscher gesehen in einem UFC-Kampf. Unfassbar. Ja, also das fand ich, war eine ganz, ganz, ganz peinliche Situation. Ich meine, der geht ja anscheinend mega darauf ab. Ja. Das braucht er anscheinend, Soldier of God. Ne? Jedem das Sein ist ja völlig in Ordnung. Aber da wollte ich echt kotzen. Und da war noch sehr früh, da hatte ich gerade mein Frühstück drin, also von daher. Man muss aber dazu sagen, dass Luke Rockhold sich einen anderen Gegner wünscht. Hast du das mitbekommen, wen er sich wünscht? Nee, weiß ich ja nicht mehr. Er will Chris Weidman, sage ich schon. Er will, jetzt kommt er nicht drauf, Vitor Belfort. Weil du weißt ja, Vitor Belfort hat als TRT-Vitor Luke Rockhold mit so einem Spinning-Shit besiegt. Mhm. Und Luke Rockhold ist ja die ganze Zeit diesbezüglich schon auf Rache aus. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass sich Rockhold gegen Belfort auch besser verkaufen würde. Glaube ich schon. Ja, aber willst du den denn noch mal wieder sehen? Also dem steht doch auch eigentlich nichts mehr zu, oder? Das Problem ist halt, der hat jetzt erst einen Titelkampf gehabt und der hat jetzt einen alten Opa mit Dan Henderson besiegt. Und es ist schwierig, glaube ich, dem Zuschauer klarzumachen, warum Vitor Belfort jetzt diesen Titelkampf gibt. Warum der diesen bekommt. Allerdings glaube ich, dass es die letzte Möglichkeit ist, Luke Rockhold gegen Vitor Belfort anzusetzen. Und du weißt, wie die UFC ist. Es wird im Vorfeld wird es Konflikte geben, es wird... Was? Du hast die Katze auf dem Balkon ausgesperrt? Das gibt's ja gar nicht. Und wie geht's ihm jetzt? Ach, 2 Minuten, sag mal, du bist ja betrunken. Ja, gute Nacht. So. Ich finde immer schön, dass meine Katzen Frau... Katzen stehen auf Baldrian, ne? Ist klar. Früher kamen sie immer ganz leise rein, wenn ich Sendungen gemacht habe, oder gar nicht. Mittlerweile interessiert es die einfach nicht mehr. Kommt hier reingelatscht, erzählt irgendwas. Hier, Mensch, der Ricky ist am Senden. Telefon für dich, ist ja völlig Latte. Ja, hier bei Runfighting Radio ist das ja auch, da hört doch keiner zu. Stimmt. Da kannst du mal eben reinplatzen. Also ich glaube wirklich, dass es die letzte Möglichkeit ist, diesen Kampf jetzt anzusetzen. Luke Rockhold gegen den guten Vitor Belfort. Und Joel Romero, um jetzt diesen Kampf vielleicht schon mit einzubeziehen in unsere Review, hat Jacare besiegt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich den Kampf gewertet habe. Ich habe die erste Runde 10-8 für Romero gewertet, die zweite Runde... Ja, das war doch das mit dem Niederschlag, oder? Ja, genau. Ich bin dazu übergegangen, wenn jemand wirklich am Rande eines K.O. ist, dann musst du die Runde 10-8 werten. Okay. Diese Wertung der Kampfrichter, dass du deinen Gegner eigentlich totschlagen musst, um eine 10-8 Runde zu bekommen... Kann ich nicht mehr unterstützen. Ich werte das jetzt einfach so, ist mir egal, wie lächerlich das andere finden. Aber wenn ein Gegner wirklich kurz davor steht, ausgenockt zu werden, kann ich die Runde nur 10-8 werten. Die zweite Runde habe ich, glaube ich, die habe ich dann auch Romero gegeben und die dritte Runde Jacare. Also ich gehe damit konform, dass Romero diesen Kampf gewinnt gegen Jacare Souza. Aber was ich halt eben als Problem ansehe, ist diese unfassbar schlechte Kondition von Joel Romero. Der ist ja eigentlich nach der Mitte der zweiten Runde ist der fertig. Und das ist der Punkt, warum ich sage, ich würde lieber Vitor Belfort gegen Rockhold sehen, als gegen J.R. Romero, weil ich glaube, dass Romero keine Sonne gegen Rockhold sieht. Außer mit einem Lucky Punch oder mit einem guten Treffer, sage ich jetzt mal. Ja, also nur in Runde 1 und danach muss der Luke Rockhold wahrscheinlich selber noch irgendwie mit Wasser aufwischen gehen oder irgendeinen Spaß, ne? Ja, ja. Naja, also absolut. Aber ich kann nur ganz schwer, komme ich auf diesen Gedanken klar, Luke Rockhold gegen Vitor Belfort zu sehen. Also für mich ist Vitor Belfort, der hätte meiner Meinung nach, also alles ist, der ist natürlich eine Legende, absolut. Und was er an Kämpfen geliefert hat, das ist alles Bingo Bongo, ne? Super, super Sache. aber der ist. Jetzt, das Thema ist durch. Der wird auch nichts mehr reißen. Kann ich mir einfach nur ganz schwer vorstellen, dass der sollte jetzt irgendwie Brasilien-Kommentator werden oder so etwas. Der darf gerne weiter Aushängeschild für die UFC sein. Priester. Aber Priester, ja, Belfort. So, etwas, ne? Ja, so heißt er auch, Priester Belfort. Ja. Ja, ich verstehe das, was du da sagst, absolut. Aber prinzipiell, warst du zufrieden oder war dir das genug, dass Luke Rockhold gezeigt hat, dass Joel Romero gezeigt hat gegen Jacare, um ihm jetzt diesen Titelkampf zu geben? Und zweite Frage, warst du eher überrascht davon, dass Romero diesen Kampf gegen Jacare gewinnt? Und dritte Frage, hast du das auch so auf dem Punktzettel gehabt, dass Jacare diesen Kampf verliert? Ich mach das mal rückwärts. Ja, ich habe das auch so gewertet. Also ich habe die ersten beiden Runden klar für Romero gegeben. Ich habe zwar nicht die erste Runde 8-10 gewertet, aber jetzt, wo du das sagst, das ist natürlich ganz klar, dass man das so werten kann. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Romero das Ding gewinnt. Nein, ich habe gehofft, dass der Jacare das gewinnt. War auch dementsprechend einigermaßen überrascht, aber es hängt vor allem damit zusammen, ich kann den Romero einfach echt nicht leiden. Ich glaube, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen klar geworden. Naja. Und ja, das ist dann immer schwierig, wenn du dann jemanden siehst, der dann doch dominiert. Bin ich mit der Leistung zufrieden, um ihm den Titelkampf zu geben? Nein, aber trotzdem hat er den Kampf gewonnen und deswegen steht es ihm meiner Meinung nach zu, als nächstes den Titelkampf zu bekommen. Weil, wie gesagt, ansonsten hast du vielleicht nur den Belfort oder wen willst du sonst aus dieser Division als nächstes gegen den Champion stellen? Also du hast nur die Möglichkeit, Joel Romero den Titelkampf zu geben. Du könntest natürlich sagen, White Man Rückkampf, aber ich glaube nicht, dass das Sinn macht, jetzt erstmal oder gleich White Man wieder auf Rockhold loszulassen. Ich bin der Meinung, dass Whiteman gegen Jacare sich anbieten würde. Ein Kampf, den wir sowieso immer sehen wollten. Beide kommen jetzt von der Niederlage, sind auf einem ähnlichen Level gerankt. Also das würde viel Sinn machen. Und dann hast du halt nur Romero, Belfort und dann bist du schon bei Machida. Ja, ja, und dem auch kannst du das eher auf keinen Fall mehr geben. Gar nicht. Kennedy hat seit langer Zeit nicht gekämpft, kannst du auch nicht geben. Michael Bisping, sind wir ehrlich, es ist auch eigentlich gerade absurd, dem diesen Titelkampf zu geben. Du hast nur die Auswahlmöglichkeit, also du hast drei Möglichkeiten. Und ich würde die jetzt mal für mich folgendermaßen ranken. Belfort, Joel Romero, Chris Whiteman. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast für Luke Rockhold. Und Luke Rockhold hat sich klar geäußert. Er möchte einen großen Kampf, er möchte Geld verdienen. Und ich glaube, dass von diesen drei genannten Gegnern Vitor Belfort am meisten Bass erzeugen könnte, weil er auch in Brasilien noch der Megastar ist. Peter, du weißt es, ich mag diesen TRT Vitor auch nicht. Ich kann den Typen nicht leiden. Also ja. Diesen Schmierlappen, den kann ich wirklich auf den Tod nicht ab. Aber als Journalist muss ich sagen, dass Belfort gegen Rockhold was hermachen würde. Ja, ja ich unterschreibe dir das jetzt mal. Wir machen diesen Kampf fix. Aber also meiner Meinung nach hat der Romero das eher verdient als der Belfort. Und ja. Die nächste Frage ist natürlich, gegen wen würde dann Joel Romero kämpfen? Ja. Gegen Whiteman? Gegen Whiteman, ne? Oder? Und Jacare dann gegen Tim Kennedy. Ja, zum Beispiel. Ach, wir gucken ja hier die UFC eine Traumkarte zusammen. Wundervoll. Die nächsten Kämpfe gehen wir ein bisschen zügiger durch. Ich sag kurz was dazu. Du sagst kurz was dazu. Damien Maia gegen Gunnar Nelson. Hast du ja vorhin schon was gesagt. Die erste Runde, die fand ich noch wirklich interessant mit meinen etwas limitierten Jiu-Jitsu-Kenntnissen. Da bin ich ganz ehrlich. Die restlichen zwei Runden war ich von Gunnar Nelson enttäuscht. Aus meiner Sicht ist bei Gunnar Nelson jetzt auch irgendwie das Kapitel abgeschlossen, dass das mehr ein ernstzunehmender Contender werden könnte. Ist ein guter Kämpfer, gar keine Frage, aber einfach kein Top-3-Kämpfer. Und Damien Maia, der ja übrigens auch Ansprüche angemeldet hat an einen Titelkampf und gesagt hat, ich möchte aber, wenn es geht, irgendwie im Welterweight jetzt mal einen Titelkampf bekommen. War doch Welterweight, oder? Mhm. Oder kämpft er im... Ja. Welterweight, genau. Ja, er hat auch Ansprüche gestellt. Ich gucke gerade, wo ist denn der gerankt? Auf 6. Okay, er würde auch gerne einen Titelkampf bekommen. Ja, der hat halt seinen typischen Damien Maia-Stil durchgezogen, den man mit Sicherheit als Jiu-Jitsu-Enthusiast anerkennen muss, dass das wirklich High-Level-Shit war. Aber ich würde es, um nochmal eine englische Catchphrase zu benutzen, als boring as fuck bezeichnen. Ja. Ja. Okay. Bin ich auf deiner Seite. Also das Spannendste, was an diesem Kampf noch zu sehen, wie gesagt, Runde 1 war echt schön zu gucken, das war super, das fand ich echt spannend. Da hatte ich schon fast die Hoffnung, dass es hier wirklich einen sehr ansehnlichen Jiu-Jitsu-Kampf gibt. Und drückst du auch schon rein. Ja, Tatsache. Ich auch. Du, jetzt sag ich dir was. Ich hab jetzt gleich die Flasche leer. In anderthalb Stunden habe ich immer so eine Flasche Rolf Willi runtergelümmelt. Vorbildlich. Ich habe jetzt mein erstes Glas leer und die Frau hat den Kamin angemacht, also ist gerade sehr gemütlich. Passt alles. Und was ihr nicht wisst, was ich euch aber sagen kann, der Peter ist ja gesegnet mit seiner Frau. Ja, absolut. Das wird noch eine heiße Nacht und nicht nur, weil der Kamin dann ist. Nee, geht wohl nicht. Okay, da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Du Armer. Okay. Ja, wir sind ja in eheähnlichen Verhältnissen, da hat man keinen Sex mehr. Ja, stimmt. Kriegt man zum Geburtstag ein YouPorn-Abo. Das war's. Ja, du kriegst dann mittlerweile Kuchen, also von daher. Ja, so. Kuchen, damit ich fetter werde, damit der Markt für mich immer dünner wird. Das Beste allerdings, oder was ich unbedingt erwähnen wollte, war diese wunderschöne Ansicht, die sie da reingepackt hatten, Strikes Absorbed. Das fand ich so schön zu gucken, also das war echt ein Computerspiel pur. Maia-Nelson-Kampf? Gezeigt haben, genau, beim Maia-Nelson-Kampf, wo sie gezeigt haben, wo der Gunnar Nelson die Schläge abkassiert hat. 114 an den Kopf, 15 auf den Körper und 2 an die Beine. Das ist echt, da habe ich gedacht, Wahnsinn, wir sind schon so weit, das ist echt wie auf der PlayStation, perfekt. So muss das sein. Max Holloway gegen Jeremy Stephens, da muss ich mich kurz fassen. Ich freue mich, dass Max Holloway gewonnen hat, weil ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich kann es wirklich nur so sagen, dass ich mich freue, dass Max Holloway den Kampf gewonnen hat. Ein sehr, sehr netter Typ. Ich konnte ihn mal kennenlernen. Ich durfte ihn mal im Rahmen von MMA Radio interviewen. Das Interview habe ich allerdings nicht veröffentlicht, weil MMA Radio dann offline ging für eine gewisse Zeit. Und unfassbar netter Typ. Und ich glaube, das ist wichtig für die Featherweight Division, dass man noch so einen Kronprinzen, was den Contender-Status angeht, hinter Frankie Edgar hat. Einfach so einen jungen Wilden, um das jetzt mal so zu nennen. Ja, ich habe mich einfach nur über diesen Sieg gefreut und zum Kampf selber kann ich nichts sagen, weil Runfighting scheiße ist. Mhm. Ich fand, also der Kampf ist ja, ich glaube, durch oder die meisten haben den 30-27, also alle drei Runden für Holloway gegeben. Ich fand die erste Runde, da war der noch, Holloway noch sehr, ich sag mal, distanzsuchend und es kam mehr Druck von Stephens, aber Runde 2 und 3 gehen ganz klar an Holloway und von daher eindeutig gewonnen und nach Punkten gewonnen, ja. Dann kommen wir zum... Ich glaube, den hast du noch nicht gesehen, wenn ich das richtig im Vorgespräch mir abgespeichert habe. Uriah Faber, genau. Frankie Saints Kampf. Ja, also das war ein großartiger Kampf. Musstet ihr dir noch angucken. Frankie Saints in der zweiten Runde kurz vorm Knockout. Allerdings hat Uriah Faber dann zu viel Energie verschwendet, um Frankie Saints zu finishen. Und für ihn wurde es dann fast noch mal eng gegen Ende der zweiten Runde. Aber ein toller Kampf, den man sich einfach angucken müsste. Und Uriah Faber hat danach auch Ansprüche angemeldet, auf den Sieger DJ Dillashaw gegen Dominic Cruz zu treffen. Wir wissen ja, dass die beiden, also beide Kämpfer, die da aufeinandertreffen, eine gewisse Vergangenheit haben mit Uriah Faber. Und ich glaube, beide Kämpfe sind sehr, sehr gut vermarktbar. Und ich würde mich freuen, either way sozusagen. Also am liebsten würde ich natürlich Faber gegen Dillashaw sehen. Aber ich glaube, dass Faber gegen Dillashaw der schwerere Kampf für Uriah wäre und Cruz gegen Faber zwar auch extrem schwer und wahrscheinlich würde auch Cruz gewinnen, aber da würde ich ihm noch mehr Möglichkeiten einräumen, um das mal so zu sagen. Tisha Torres gegen Jocelyn Jones-Leibarger. Da kann man eigentlich nur herausstellen, dass Jocelyn Jones-Leibarger einen unfassbaren Kampfgeist besitzt. Tisha Torres hat wieder nicht so performt, wie man das von ihr eigentlich gewohnt ist. Hat erst in der dritten Runde angefangen, ihren Namen gerecht zu werden. Tiny Tornado. Ich bin ein Fan von Tisha Torres, allerdings von der Invicta Tisha Torres. In der UFC hat sie noch nicht die Kämpfe gezeigt, die ich von ihr gerne sehen würde und die dann auch einen Anspruch für einen Titelkampf rechtfertigen würden. So kann man es, denke ich, mal ausdrücken. Wardy Ives habe ich im Vorfeld über den grünen Klee gelobt und das konnte er bestätigen, hat einen guten Gegner mit Colby Covington besiegt nach nur 1 Minute 26 via Guillotine-Choke. Und man muss sagen, Wardy Ives, ich bleibe dabei, ist ein Typ, den man auf dem Zettel haben muss für die Zukunft. Großartiger Kämpfer. Ich weiß nicht, Peter, hast du damals die Ultimate Fighter Brasil-Staffel geguckt, als ich J.S. Hannen und Wanderlei Silva duelliert haben? Nee, ich habe tatsächlich noch keine The Ultimate Fighter Staffel gesehen. Ich habe jetzt in 22 habe ich tatsächlich mal die ersten 3-4 Folgen geguckt, aber irgendwie bin ich da raus aus diesem Deutschland sucht den Superstar-Ding. Aber die 22 hast du geguckt? Ja, wie gesagt, nur die ersten 3 Folgen oder so. Also das, als es mal als es beworben worden ist, über den Fight Pass, da habe ich da mal reingeguckt, aber das war's dann auch. Also ich war da noch nicht hinterher und habe mir das noch nicht komplett zu Ende angeguckt. Ich weiß jetzt, wie die Staffel ausgegangen ist, wer da gewonnen hat, aber wie gesagt, mich juckt sowas nicht. Also ich fand, das war eine der besten Ultimate Fighter Staffeln der Neuzeit. Also es lohnt sich, die alten Folgen nochmal anzugucken. Es ist einfach unterhaltsam, Uriah Faber und Conor McGregor dabei zu beobachten, wie sie sich gegenseitig necken. Denn beide mögen sich auf eine Art und Weise, aber ja, wollen halt ihr Image, denke ich mal, aufrechterhalten oder ihr Image. Ich bin jetzt zu dicht, um das jetzt hier näher zu erläutern. Ich glaube absolut, dass das sehr unterhaltsam ist. Ich fand das ja auch witzig. Also ich mag das, wenn die beiden miteinander sich duelliert haben, das waren bestimmt die geilsten Szenen. Ich kann dieses, wir leben hier in einem Haus und wir haben hier unsere Problemchen und dann wird von der Jury gewählt, wer weiterkommt. Oh, ja gut, jetzt gibt's das in der Form dann natürlich nicht. Aber irgendwie, das ist nicht mein Ding. Da hätte ich wahrscheinlich früher einsteigen müssen. Ach, Peter, du darfst ja nicht immer so hart sein. Die geben sich ja auch Mühe und wollen ja nur, dass du immer wieder einschaltest. Nee, weißt du, was ich möchte? Ich möchte Best of. Ich möchte einfach nur 30 Minuten Zusammenschnitt haben, Conor McGregor gegen Uriah Faber. Nur wie die sich dumme Sprüche an den Kopf hacken. Das gibt's das bestimmt im Internet. Ja, oder? Pass mal auf, Peter, jetzt rufe ich noch einen Chris an. Wenn ich betrunken bin, rufe ich jemanden an. Und ich hoffe, dass er rangeht, aber wahrscheinlich nicht, weil der guckt jetzt gleich Tatort, wie immer um 20.15 Uhr. Aber ich will mal wissen. Ich zum Beispiel auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Der geht bestimmt nicht ran. Soll ich mal auf Ding schreiben, dass er rangehen soll? Auf Fades Up. Weißt du eigentlich Fades Up? Ich hab Fades Up. Aber der ist doch Twitter-King. Du kannst ihn doch auf Twitter. Ach, der geht nicht mehr auf Twitter. Da kannst du dem Thema schreiben. Der geht nur auf Twitter, wenn er irgendwas zu twittern hat. Aber ohne Witz. Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Wenn Sie einen Rückruf bitte per SMS mit Ihrer Rufnummer. Ja, halt die Fresse. Von Chris würde ich unwahrscheinlich gerne wissen. Der hat ja jetzt gesagt, dass er das erste Mal in der Gruppe geguckt hat. Und ich habe ja UFC 193 das erste Mal eine UFC-Veranstaltung in der Gruppe geguckt. Und das war so viel besser, das in der Gruppe zu gucken. Also von daher, das würde ich mir gerne, oder die Info hätte ich gerne vom Chris. Ohne Witz. Oh, jetzt habe ich ins Keyboard reingesabbert. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sich jemand am Anfang meinen Rant anhört und jetzt bis zum Ende durchgehalten hat, dass der das jetzt gar nicht mehr so ernst nimmt. Warum rufst du mit anonymer Nummer an? Da gehe ich nie ran. Ja, Skype. Hallo Chris. Hallo Ricky. Und der Peter ist auch in der Leitung. Hallo Chris. Du Chris, ich habe jetzt hier... Wir haben den ganzen Rolf Willi mir reingeschüttet und du weißt, dass ich dann immer anrufe irgendwo. Und deine Nummer kannte ich noch. Jetzt wollte der Peter. Peter, du wolltest was wissen vom Chris. Ja, Chris, sag doch mal, wie es in der Gruppe gucken war. UFC 194. Ja, ging so. Schade. Fandst du nicht gut? Gut? Ja, wir hatten viel interessantere Themen als dieses Event. Was hattet ihr für Themen? Viel mit Ficken war Thema. Also ganz viel Ficken war Thema. Ja. Was gibt's da für Updates? Ach, muss ich sagen, was gab's da für Updates? So mit Ficken und alles. Einiges. Was wir mit Benny und Jule so besprochen haben. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, war viel Ficken drin. Ja. Das Baby war bei denen, siehst du, wieder Ficken. Also, das ist jetzt eine Kombination, die ich eher so fragwürdig finde. Ich gehe mal davon aus, oder? Dass alles on tape ist. Von daher zerstöre ich euch schön mit niedriger Intelligenz diese Sendung. Ja, warst du denn überrascht, dass Conor McGregor nach 13 Sekunden diesen Kampf gewinnt? Also Benny und ich standen. Weil ihr so überrascht wart. Das kann nicht passen. Was McGregor für eine Schwuchtel ist, wenn man ganz im Ernst. Da legt er sich schlafen, also ganz im Ernst. Du meinst Jose Aldo? Ja, Aldo. Conor McAldo. Luke Rockeholde, was sagst du da? Also, nach der vierten, oder war das, in der vierten Runde ging er K.O., ne? Ja. Und in der dritten war das doch, wo... In der dritten haben sie ihn totgeschlagen? Luke Rockeholde den White Man ein knappes Dreivierteljahr im Sleeper hatte, ne? In der dritten Runde hat Luke Rockeholde Chris Weidman totgeschlagen, aber in der vierten Runde ging Chris Weidman erst K.O. Also, Benny hat nur gesagt, also, der kann machen, was er will, der geht heute nicht mehr K.O. Ging er ja auch nicht. Nee. Das Team muss ja die Geschichte beenden. Ja. Der hat sich noch, die letzten Minuten hat er sich auch noch die Fresse einprügeln lassen. Das hätte ihn nicht gestört, glaube ich. Und Soldier of Dark. Das Interview fand ich ganz schön mit Chris Weidman am Ende. Mit Chris Weidman? Echt? Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe ja auf Run Fighting geguckt. Da konnte man ja nur die Hälfte sehen. Kennt ihr den aus Total Recall, diesen Mongol mit diesem ganz deformierten Gesicht? Dennis Wrestler? Nee, so schlimm würde ich jetzt nicht sagen. Nee, nicht so fett. Matze Schwarz? Nicht so fett. Okay, ja, nee, kenne ich ja, nicht. Ja, ohne Bart. Ich komme ja aus dem Unrechtsstaat, wir durften nie. Wir haben gar kein Niveau in der Sendung da. Nee, wir haben kein Niveau. Wir hatten die ersten 40 Minuten, habe ich mich einfach nur darüber aufgeregt, wie toll Run Fighting ist. War ja auch. Run Fighting ist gut, ne? Hat sich durchgesetzt, meinst du? Ja, da hab ich mal ein Zeichen gesetzt in den ersten 40 Minuten, oder Peter? Ja, ich bin auch der Meinung, dass du demnächst auf Run Fighting kommentierst, ne? Oder, ja, genau. Und zwar bei Twitter. Ich mache den Social Media Experten dann auf Run Fighting. Ah, da gibt's endlich mal einen. Der Pocho ist überall ein Experte. Joel Romero gegen Jack. Wir waren gegen 12 heute Morgen eigentlich. Ja, da hältst du mal lieber die Fresse, bevor ich jetzt hier eine Art Panzerfaust direkt vor der Häschengasse 3 in Hannover platziere. Habt ihr gar keine Sendung gemacht oder was? Och, naja, ich weiß nicht. Ihr seid keine erschienen. Joel Romero gegen Jack Gray, wie fandst du das? Ja, aber warum denn nicht? Naja, könnte daran liegen, dass ich der Einzige war, der um 9.30 Uhr vor seinem Skype-Gerät saß. Das schätze ich doch sonst auch nicht. Das ist richtig. Hat sich Pocho auch nicht gemeldet? Nee, bis heute hat er sich nicht dazu, sag ich mal, gemeldet, warum er nicht erschienen ist. Hat er sich nicht gemeldet? Gar nicht, nie. Naja, er hat halt gesagt, dass er es toll findet, dass ich Purzeltag habe. Und das war's dann aber auch. Ach ja. Ja. Jetzt aber Joel Romero, Jacare. Ja, die Hose ist sauber geblieben, sag ich. Die Hose schon, ja, das stimmt. Damien Meyer gegen Gunnar Nelson. Pass auf, warte, bevor du was sagst, hast du nicht angeguckt. Natürlich nicht. Ich wusste es. Super. Natürlich nicht. Und Max Holloway. Ich habe gesehen, er kam nicht mit dem Biene Meyer-Song rein, da habe ich gedacht, er vergreift es einfach nicht. Er will keinen Draw kreieren. Das ist auch ein Deutsch. Das habe ich auch gemacht. Max Holloway. Aber ich hab Jacare Ultron habe ich vorgesehen, muss ich sagen. Ja, Peter, wie sah es denn eigentlich da bei dir auf dem Stimmzettel aus oder Punktzettel? Für wen? In diesem Jacare gegen Joel Romero-Kampf. Da habe ich ja einfach mal gesagt, ich habe Joel Romero vorne gehabt und du hast dann gar nicht, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin ja auch der Meinung, dass Joel Romero das Ding gewonnen hat. Ich bin sowieso offen. Also von daher, ich war für mich alles glatt gelaufen. Jetzt moderiere ich nackt. Die letzte Runde hat der Jacare sich einverleiht und die anderen beiden, die musst du dem Romero geben, meiner Meinung nach. Max Holloway gegen Jeremy Stephens. Wie fandst du das? Den Kampf konnte ich übrigens nicht sehen. Da war ich damit beschäftigt, Run Fighting zum Laufen zu bekommen. Also Max Holloway gegen Jeremy Stephens war so ein ödes Ding. Die letzten 2 Minuten waren geil, ansonsten kannst du abhaken. Also meinst du, dass meine Einlog-Versuche unterhaltsamer waren als der Kampf an sich? Auf jeden Fall. Also ich kann dir ja jetzt schon eins sagen, Chris. Solltest du jemals darüber nachdenken und denken, Run Fighting zu abonnieren, lass sein. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Was guckst du denn da jetzt? Was ist da wieder los im Hause, Scrap? Also, Peter, jetzt gehe ich einfach mal weiter. Chris, du legst einfach auf, wenn du fertig bist. Leandro Santos gegen Kevin Lee. Das fand ich überraschend, dass Kevin Lee da den Kürzeren zog. Und ich glaube, er selber fand auch, das ist relativ überraschend, dass er da aus dem Kampf genommen wurde. Das leckt mich am Arsch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, über den Rest zu reden. Ich bin zu aufgefühlt, Peter. Kann ich nicht anders sagen. Chris noch da? Weiß ich nicht, Chris? Peter, ich habe jetzt alle Kämpfe geguckt. Alle, die dieses Wochenende stattfanden. Und jetzt sage ich dir was. Ich hätte noch mehr gucken können. Aber was waren denn deine Top 3 Kämpfe übers Wochenende gesehen? Qualitativ gesehen die Kämpfe oder auch jetzt, sag ich mal, so Überraschungen wie, oder nicht Überraschungen, sondern so Shocking Moments wie Aldo gegen McGregor? Weil das war ja jetzt kein großartiger Kampf, sondern eher eine Überraschung. Nee, mach mal ruhig mal, also wenn du Fight-Bonus vertaufen, genau. Muss ich mal aufrufen hier. TAF 22 Finale und Vincent gegen Namajunas. Muss ich mir erstmal aufrufen. Das geht jetzt auch noch durch. Schön, dass wir nur eine Stunde senden wollten. Und jetzt mittlerweile... Ich habe im Übrigen auch noch einen Wein gekriegt. Danke, Schatz. Da muss man ja sagen, der Peter ist ja wirklich gesegnet mit seiner Frau. Mhm. Was viele nicht wissen, irgendwann werde ich die Folgen mal hochladen. Peter, oder eigentlich müssen wir... kann ich den richtigen Namen sagen? Ach, darfst du. Eigentlich muss man Pia hier vorneweg nennen. Pia, Peter und Patrick, PPP, ich waren zusammen in Berlin bei der Fight Night und haben wirklich eine wundervolle Nacht verlebt, muss man sagen. Absolut, wundervoll. Ja. So, jetzt aber zum Thema, welche Kämpfe haben mir am besten gefallen. Ach, hier, guck mal, Sherdog, dieses Event ist nicht mehr verfügbar, warum auch immer. Dann fangen wir mal an. Bei Fighting Day oder was? Ja, jetzt fangen wir mal an mit Vincent gegen Namajunas. Das war ein großartiger Kampf. Jim Miller gegen... das hatte ich auch. Tim Means gegen John Howard war auch beeindruckend. Also Thiago Santos gegen Elias Teodoro, den sollte man sich angucken, diesen Kampf. Das ist von der Donnerstag Fight Night. Großartiger Kampf, geht zwar über die volle Distanz, aber einfach ein unfassbares Slugfest. Also das sollte man sich definitiv angucken. Würde ich mal so festhalten. Bei Ultimate Fighter kann man die kompletten Prelims kann man vergessen. Das war eine Katastrophe. Leider Gottes auch das Ultimate Fighter Finale. Ryan Hall gegen Artem Lobov. Da habe ich mir mehr erhofft. Frankie Edgar, Chad Mendes ist ein Kandidat für die Top 3. Oh ja, der war gut. Ja, das war schon großartig. Auch Tony Ferguson gegen Edson Barboza sollte man sich definitiv angucken. Einer der besten Kämpfe dieses Jahr. Fand ich auch sehr, sehr, sehr, sehr gut. Und dann müssen wir bei 194 gucken. Ja, Conor McGregor, Jose Aldo muss man nennen. Rockhold gegen Whiteman. Ja, nee. Würde ich jetzt nicht unbedingt herausstellen wollen. Aber Faber gegen Saints würde ich mir angucken, wenn ich nicht wüsste, was ich noch zu tun habe. Alves gegen Covington fand ich schon nicht schlecht, muss man sagen. Also, wenn ich mich festlegen müsste, wäre es folgendermaßen, ich tue mir echt schwer. Also ich glaube, ich würde Edson Barboza gegen Tony Ferguson auf der 1 sehen. Ja, lege ich mich fest. Faber Saints auf der 2 und auf der 3 Thiago Santos gegen Elias Teodoro. Das wären die 3 Kämpfe. Wenn ich irgendjemanden 3 Kämpfe von diesem Wochenende empfehlen müsste, das sind die 3. Okay. Ja, so legit. So, Peter, hinten raus habe ich so ein bisschen Reputation verloren. Nein, das gehört alles dazu. Ist alles in Ordnung. Das gehört dazu. Das hier ist keine Informationsveranstaltung, das ist rein, es dient nur zur Unterhaltung. Sind wir gar keine Journalisten am Ende? Das stellt sich auch immer heraus. Gut, aber ich denke mal. Ich bin ja eh nur Fan, von daher. Ich bezeichne mich auch nur als UFC-Fan, der gerne mit so netten Menschen wie dir über vergangenen Fight Pass oder Pay-Per-Views. Ach, jetzt, Peter, wir müssen sie jetzt abbrechen. Kann nicht mehr. Peter, es war mir ein Vergnügen und ich denke mal, wir werden diesen Podcast gemeinsam des Öfteren begleiten. Adieu. Macht's gut.